Dropkick Drummer 191. Da sind wir endlich wieder. Wie lange habe ich diese Worte schon nicht mehr gesagt? Sind einige Monate vergangen. An mir lag's nicht. Nein, das ist korrekt. Das liegt immer ganz gerne an mir. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Dropkick Drummer ist zurück und es soll jetzt auch wieder regelmäßig kommen. Ja, Thomas. Hallihallo. Bonjour, Armbanduhr. Ja, wunderbar. Gut, dass du auch noch mit dabei bist. Ich bin dabei. Regelmäßig alle 3 Jahre, oder was? Ja, genau, dachte ich mir so. Alle 3 Monate, alle 3 Jahre. Nee. Wir wollen wieder regelmäßig also kommen. Also, ich gehe ja mal fest davon aus, dass du hast ja jetzt Ferien, nehme ich an. Was habe ich? Fernsehen? Deshalb hast du Ferien, Schulferien. Ach so, Ferien. Ja, Ferien habe ich, genau, korrekt. Deshalb hast du sicherlich ein bisschen mehr Zeit. Deshalb hoffe ich ja, dass, wir können ja nachvollziehen, wenn man in Schule hat, hat man nicht so viel Zeit. Ja. Dass sich die Zeit, die du dann beim Aufnehmen von Dropkick Drummer einsparst und für die Schule aufwendest, dass die sich auch in guten Noten widerspiegelt. Ja, das, also ich gehe da relativ sicher von aus, ja. Doch. Das wird ja, wir wollen das mal sehen, wenn das nächste Zeugnis kommt. Wann gibt's denn da oder gab's schon wieder Zeugnisse? Ja, also Sommerferien sind natürlich vorher immer mit Zeugnissen verbunden. Was hast du für einen Notendurchschnitt? Der müsste ziemlich genau auf 3 liegen. Also ich habe eigentlich praktisch in allen Fächern eine 3. Und das ist aber besser als beim letzten Mal. Also ich sag mal so, es gibt 2 Ausnahmen. Ich habe praktisch in allen 3 Fächern eine 3. Ich habe nur in Chemie eine 4. Das kann ich halt einfach nicht und was ich halt noch weniger kann, was aber ja zum Glück beides dann weg ist, ich habe eine 5 in Latein. Das war einfach nicht zu verhindern. Wie kann das denn? Das war einfach nicht zu verhindern. Aber du hast doch die ganze Zeit mit Audio und Video zu tun. Ja, aber nicht mit Latein. Was heißt denn Audio? Das ist ja lateinisch, das ist ja ein kompletter Satz in Latein. Das eine Wort ist ein kompletter Satz. Was heißt denn Audio ins Deutsche übersetzt? Ja, das heißt, ich höre, soweit reicht das gerade noch. Video ins Deutsche übersetzt. Hä? Video ist, ich sehe, ja, soweit reicht das gerade noch. Leider kommt man mit diesen Teilsätzen nicht so gut durch eine Lateinarbeit. Und ich habe gemerkt, selbst mit einem Wörterbuch dabei kommt man nicht mehr so gut durch die Lateinarbeit. Hast du den Ablativ nicht richtig verstanden? Du, ich habe relativ alle Formen nicht so richtig im Kopf gehabt. Also ich sag mal so, bei mir war Übersetzen immer so, ich suche mir mal alle Wörter raus, dann gucke ich mal, was man daraus bauen kann. Das ist so ein bisschen wie wenn du Memory spielst. Du weißt, welche Paare du hast, du weißt nur nicht, wie du das alles aufdecken sollst. Das klappt nie. Also meine allererste Lateinarbeit in der 7. Klasse, die ich geschrieben habe, ja, die war auch ganz schlecht. Nee, also das war bei mir nicht so. Also wir haben das nämlich auch nicht so richtig verstanden und da habe ich dann auch nicht begriffen, dass nicht nur darum geht, die Worte irgendwie richtig zu haben und dann irgendwas daraus zusammenzusetzen, sondern dass bei uns der Lehrer sehr, sehr genau und exakt auf die Grammatik geachtet hat. Ja, das war bei mir nicht so. Also wir haben seit der 6. Klasse Latein gehabt und anfangs habe ich immer die Deklination und Grammatik, habe ich alles astrein immer gelernt und anfangs habe ich dann auch immer Einsen geschrieben in der Arbeit, dadurch, dass ich halt mündlich nie so stark war, hatte ich dann immer eine 2 in Latein halt. Aber so mehr dann dazu kam, so weniger wurde dann auch das Lernen, was natürlich nicht gerade miteinander sehr gut zusammenpasst. Und wenn man in Latein lange Zeit über nichts lernt, dann kann man da irgendwann auch einfach nicht mehr reinkommen. Aber wenn man Latein nicht beherrscht, dann hast du im Prinzip keine Chance, in der Welt irgendwas zu lernen. Das ist... Ohne Latein, dann macht das Leben im Prinzip überhaupt keinen Sinn. Ja, ich habe auch schon geweint und, naja. Da musst du nochmal jetzt in die... Aber du hast ja jetzt Zeit in den Ferien. Ich werde das alles nochmal durchborgen. Du verschießt ja die ganzen Bücher von dem, der jetzt diese ganzen erfolgreichen Bücher da, Dan Brown? Du verstehst ja die Bücher von dem Dan Brown gar nicht, wenn du Latein liest. Nee, zum Glück stehen da mal die deutschen Übersetzungen hinter, da bin ich auch immer sehr froh drüber. Achso, ja. Hast du denn das neue Buch von dem schon gelesen? Ja, das habe ich gelesen, das liegt hier auch noch. Also ich muss ja sagen, so ein Buch 26 Euro, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Aber irgendwo muss man sagen, dann bei dem Dan Brown, da kann man dann auch wohl mal sagen, okay, kaufe ich für den Preis. Also das sind immer Bücher, die sind immer wunderbar recherchiert, das ist eine Masse an Informationen, die sind wirklich gut geschrieben, die sind spannend, die kann man wirklich gut lesen. Also das ist jetzt vielleicht nicht das... Das Buch? Das war sehr gut, ja. Daumen nach oben, auf jeden Fall. Das werde ich, ich habe im Moment wieder so ein Audible-Hör-Abo. Mhm. Und das habe ich mir als Hörbuch besorgt. Ja, das ist, glaube ich, von nächste Woche muss Wolfgang, ich noch arbeiten. Wolfgang Pampel liest das vor, richtig? Und die, ja, das kann sein. Den Namen weiß ich gar nicht, wie das liest. Mhm. Und, in der Woche danach habe ich aber Urlaub und ich fahre diesen Urlaub auch für ein bisschen länger nach Borkum und da werde ich mir das Hörbuch vorlesen lassen. Ja, das ist, denke ich, auch ganz nett. Also, es war gut zu lesen, warum sollte es nicht auch gut zu hören sein? Ja, und auf Latein ist es noch besser. Ja, glücklicherweise gibt es das noch nicht. Glaube ich zumindest hast nicht. Hast du denn in letzter Zeit auch ein bisschen Wrestling geguckt, oder hast du das? Ja, ich habe auch Wrestling geguckt, was Sinn macht. Nee, ich habe auch ein bisschen Wrestling geguckt, was immer. Ich habe zumindest diese Woche wieder geguckt. Vorher hatte ich immer nur so Pay-Per-View geguckt und dann habe ich diese Woche mal wieder angefangen, die Weeklies zu gucken. Und immer, wenn man dann mal eine Zeit lang aus dem Wrestling raus und wieder reinkommt, ist es ja immer sehr gut. Das ist ja normal. Aber ich denke, ich habe das schon sehr... Hast du komplett geguckt? Sodass ich habe Raw und SmackDown komplett geguckt, ja. Die anderen Nebenbeisendungen habe ich jetzt nicht geguckt. Gucke ich vielleicht nächste Woche. Ich habe ja jetzt wirklich Zeit in den Ferien, da kann man das ja mal machen. Ich werde auch heute Nacht Money in the Bank live gucken. Ja. Habt ihr denn jetzt Sky zu Hause? Haben wir doch immer schon gehabt, Thomas, weißt du doch. Ach so. Wir hatten nur früher, Premiere hatten wir früher, weißt du? Premiere, ach so, ja. Ja, kennst du ja doch, ne? Und dann haben wir diesen tollen Receiver, wo Premiere drauf stand, mit Sky ausgetauscht. Jetzt steht da Sky drauf, jetzt sind wir voll up to date wieder. Und Sky heißt übersetzt was? Ja, das ist, wenn ich hier so rausgucke, dann sehe ich da sowas ja. Eigentlich sollte das blau sein. Das ist aber natürlich hier im wunderschönen Ostfriesland absolut wolkenverhangen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Sky und Heaven? Ja, das eine kann ich jetzt sehen und das andere, da möchte ich niemals hin. Nee, da werde ich niemals hinkommen wahrscheinlich. Das wollen wir doch nicht hoffen. Ja, das kann man jetzt auch deuten, wie man will. Nee, dass du da nicht hinkommst, wollen wir nicht hoffen. Ach so, okay. Das heißt, das ist eine doppelte Verneinung. Bist du eigentlich, jetzt kommen die wichtigen gesellschaftlichen Fragen. Bist du, seit du in der Kirche bist, eigentlich gläubig, oder? Ja, natürlich. Okay. Sonst dürfte ich ja gar nicht zum Gottesdienst. Bist du nur aufgrund des Gemeinschaftsgefühles in der Kirche? Nee, da habe ich nicht. Du, ich gehe jetzt mittlerweile ja auch, weil bei uns ist ja die eine Kirche. Zu der Gemeinde, wo ich zugehöre, die wird ja abgerissen. Da wird eine neue Kirche gebaut. Die ist einfach schon, weil die schon ein bisschen älter ist, ein bisschen zerfallen. Das wird dann einfach neu gebaut. Ja. Und in der Zeit, in der das da gebaut ist, gehe ich auch zu anderen Kirchen in andere Gottesdienste, wo ich da keinen kenne. Okay. Mhm. Gut. Dann können wir in der nächsten. Dann können wir in der nächsten, in der ich wohne, da brauchst du nicht weit zu gehen, da findest du dann schon auch was anderes. Auch wenn ja, gut, das stimmt. Bei dem einen jetzt nicht stattfindet. Dann können wir in der nächsten Ausgabe das große Beten machen. Dann beten wir alle, du kannst. Was betet man in der evangelischen, also katholischen Säule? Wir werden mal was anderes machen. Du gehst dann mal am Sonntag zum Gottesdienst. Oh Gott, das war mal. Und dann werden wir am Sonntag. Ganz genau, so ist das richtig. Das sagt man dann. Und dann werden wir am Sonntag. Nachmittag mal Review der Gottesdienste machen. Welche Predigt hat denn welches Thema behandelt? Hast du nächste Woche Sonntag Zeit zum Aufnehmen? Nächste Woche könnte noch klappen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich fahre dann erst die Woche danach irgendwie in der Woche rüber. Gut. Ich muss mal gucken. Soll ich dir dann noch bedanken? Müssen wir ja eigentlich machen wegen Pay-Per-View. Ja, ne? Wollen wir dann gegebenenfalls wirklich nächste Woche mal die Gottesdienste vergleichen? Dann gehe ich wirklich mal in die Kirche. Ja, ich gehe dann in die Lukaskirche hier, obwohl da im Moment hauptsächlich Urlaubsvertreter sind. Also alles irgendwelche Pastoren, die ich dann auch noch nicht gehört habe, aber das ist ja vielleicht gerade interessant. Ja, und ich werde dann mal eine Runde gehen Mekka beten hier. Ja, das machen wir mal. Ja, mach ich. Wie ist das? Mekka ist in welche Richtung? Süden? Osten? Da musste ich die Kollegen auf der anderen Seite fragen, wo die Moschee ist. Würden wir das erklären können. Ach ja, am Bahnhof in Emden ist ja eine Moschee, ne? Da könnte ich ja auch mal reingehen. Am Bahnhof in Emden, das heißt irgendwie, Oma mir auch erzählt, dass es Moschee ist, aber als ich das letzte Mal in Emden war, ja, und da waren keine Taxen da bin ich dann vom Bahnhof da nach Lareth gelaufen, da bin ich daran vorbeigelaufen. Das sah mehr wie ein Bürogebäude aus und da stand nur irgendwie was von Islamische Gemeinde Emden oder irgendwas. Ja, das sieht. Also ich weiß gar nicht, ich habe auch jetzt kein Minarett gesehen, ob das wirklich eine vollständige Moschee ist oder ob das noch irgendwie so ein Zwischending ist. Ja, das sieht auch so ein bisschen wie so ein modernerer Bunker. Und Gebäude, Bunker, muss ja mal wirklich sagen. Es ist halt ein modernes Flachgebäude. Ja, Flachgebäude trifft's gut. Wir haben ja wirklich mal überlegt, da hinzugehen, muss ich sagen, ich und Mama, weil die zur Eröffnung mal gegrillt haben. Also wir wollten da mal zum Grillen gehen in die Moschee. So eine Art Tag der offenen Tür gemacht. Ich weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich, sonst hätten wir nicht hingekönnt. Ich glaube, es gibt das ja auch einmal im Jahr gibt es ja, glaube ich, auch offiziell in Deutschland so einen Tag der offenen Tür, wo dann die islamischen Gemeinden andere einladen. Ja, also ich sag mal so. Ihnen so ein bisschen erklären, wie das so abläuft und funktioniert in der Moschee. Ich habe mir übrigens auch, wir waren letztens, ist schon ein bisschen her, auf einer Abschlussfahrt nach Hannover mit der Klasse, in der ich jetzt ein Jahr lang verweilt habe. Und ich habe mir da mal in Hannover, da waren wieder diese wunderbaren Stände, ich habe dich übrigens leider nicht war gesehen. War eine Abschlussfahrt hier in Hannover? Du hast ja mir das nicht gesagt. Nee, ich habe dich auch leider nicht gesehen. Ich habe ganz Zeit drauf gehofft, dass ich... übrigens ist Was habt ihr denn in Hannover gemacht? Ja, so ein bisschen also nichts Dramatisches. Aber auf jeden Fall, ich habe mir da auch mal diesen Koran mitgenommen, weil da wieder diese Stände waren. Ich habe auch noch so einen Tönnies Islam-DVD mitbekommen. Also ich könnte dann nächste Woche auch noch aus dem Islam vorlesen. Und nein, das nee. Erstens heißt das aus dem Koran, oder das machen wir nicht. Aus dem Koran, Entschuldigung. Weil das ist, da muss man ganz vorsichtig sein, da fühlen sich Leute sonst sehr schnell sehr angegriffen, wenn man da nicht respektvoll mit umgeht. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Lance Storm hat immer gesagt beim Wrestling, also um wieder aufs Wrestling mal zurückzukommen, Lance Storm, der hat immer auf die Fragen, ob er denn gläubig ist oder politische Meinung, hat er immer gesagt, Politik und Religion, da sagt er grundsätzlich nichts zu, weil da kann man nur Leuten auf die Füße treten. Na, da kann man sich, egal so gut, welche politische kann man Meinung sich fast nur Feinde machen, ja. Es gibt immer viele Leute, die die andere Meinung haben, die sich dann beleidigt fühlen, und bei der Religion ist das genauso. Ja, also sag auf jeden Fall mal so, wenn die jeden Sonntag hier in der Kirche grillen würden, ich würde jeden Sonntag kommen. Also es gibt in den das soll jetzt mein Fazit und Statement dazu sein. Gibt es in der Regel nach dem Gottesdienst noch Kirchkaffee, und da gibt es manchmal auch Kuchen und Kekse. Ja, das weiß ich wohl, aber da muss man dann immer noch elendig mit rüber zum Gemeindehaus und nee. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn während des Gottesdienstes... Im selben Gebäude, das ist doch meistens nur ein Gang durch, das ist kein weiterer. Okay, ja, bei uns muss man dann erst noch rüberlaufen, uns ist das ja also ein bisschen kleiner. Die Sache ist das auch direkt in dem Gebäude selber. Ne? Mhm. Da gibt es dann Tee, und da ist dann vorne bei dem Haupteingang, da macht sie da, glaube ich, da den... Ich weiß gar nicht, ob das dann auch Kirchkaffee heißt oder ob das Kirchtee heißt. Also ich hätte ja auch nichts dagegen, noch nie wenn... Geblieben. Ich war da ja jetzt schon ein paar Mal auch in M, im Gottesdienst in Lachel, aber dann bin ich nach Gottesdienst auch mal gegangen. Also ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn die während des Gottesdienstes Bratwürste reinreichen würden. Da habe ich ja alles gar nichts gegen. Das geht nicht. Naja. So, gut. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Wrestling. Das war schon mal ein spannendes Thema. Ich möchte noch was sagen. Es ist, das haben wir heute Sonntag, ne? Es ist Freitag eine neue 3-Fragezeichen-CD rausgekommen. Auf die möchte ich noch... Im Moment nicht mal auf dem Laufenden. Nee, ich bin da eigentlich auch total nicht auf dem Laufenden, aber dann dachte ich mir so... Habe ich da ein bisschen verpasst. Ja, geht mir nicht groß anders, aber dann dachte ich mir so, Ferien kommen, kannst du ja mal holen, kannst du ja mal hören, hast ja Zeit, ne? Und, also man hat das zuletzt sehr gerne gelesen und gesagt, die Folge ist ja wieder wie früher, aber ich muss sagen, die Folge, die hat mir wirklich gut gefallen. Die Folge heißt Der schreiende Nebel. Ich habe natürlich wieder vergessen, mir die Hülle hochzulegen, dementsprechend kann ich dir nicht sagen, welche Nummer das jetzt ist. Aber auf jeden Fall, sehr gute Folge, da kommt wieder, ich glaube, ich muss gerade doch mal hier nachgucken, da kommt nämlich ein alter Charakter vor. Jimmy Norris. Nee, der ist, Eugenie. Nee, warte, ich muss gerade doch mal die Folge raussuchen, damit ich dir den Namen nennen kann und du mal hier ein bisschen Ratespiel machen können. Wer kann denn das sonst noch fragen? Ich sag dir gleich hoffentlich den Namen und du kannst mir dann sagen... Ja gut, finde ich jetzt natürlich nicht so schnell den Namen. Ah doch, hier haben wir ihn. So, ich sage den Namen und du redest mal aus welcher Folge. Professor Arnold Brewster. Also es muss ja was mit, es gab doch mal irgendwie um die 30 irgendwie sowas mit dem Hahn oder so. Irgendwie der Rote oder irgendwie sowas. Es gibt der Rote Pirat, ja, aber da ist er nicht raus. Nee, irgendwas mit so einem, wenn der schon Rooster heißt, das muss ja irgendwas dann mit dem Hahn oder mit dem Huhn oder irgendwie mit dem Fasan oder irgendwie so ein Vogel sein. Achso, Vogel. Aber ich weiß es so aus dem Kopf nicht. Es war eine Folge mit Indianern. War das Nee, das kann ich nicht sagen. Der tanzende Teufel, das wüsste ich. Mhm. Ja, ist es nicht. Verraten? Das ist ja der Herr aus dem Fall Volk der Winde. Oh ja, den kann ich mich nicht erinnern. Das ist so, meine, sozusagen mein Wissen geht hauptsächlich bis Folge 26. Ich glaube, das war Silbermine. Ja, das kommt hin. Ja, ja. Also so Silbermine, goldene Spinne, so diese Ecke und alles, was danach kam, habe ich dann zwar auch gehört, aber nicht mehr so oft. Ja, man könnte sagen, Thomas' Fachgebiet ist die erste Staffel, die ersten 30 Folgen. Ist bedrohte Ranch. Ja, die erste, ich sag mal die ersten 25. Mhm, ja, also sagen wir mal so die erste Staffel, dann weiß jeder drei Fragezeichen-Fan, was gemeint ist. Auf jeden Fall, der Schreiende Nebel, die werden von dem Arnold Brewster, der hat von einem Freund so ein Häuschen mitten in der, sonst was, mitten in der verlassenen Wüste in South Dakota geerbt. Und South Dakota, die Gegend da, die ist total verlassen, da wohnen kaum Leute und es ist halt total der unbewohnte Fleck. Die Leute sind total verunsichert, wenn da Leute neue Leute kommen und wollen die da nicht haben, halt so dieses typische Kleinstadt-Feeling und so weiter. Und jetzt taucht, seit der Brewster da eingezogen ist in das Haus von seinem verstorbenen Freund, taucht da immer wieder so ein Nebel auf und in dem Nebel sind immer so zu Schreie zu hören. Und erst kam wohl nur dieser Nebel und dieser Nebel, der steigerte sich dann immer von Nacht zu Nacht, dass dann noch so komische Tiergestalten kamen und dann an den Fenstern kratzten und so und die Einwohner sozusagen terrorisieren und dann kommen halt die drei Fragezeichen dazu, erleben das auch mit und geben den Ganzen dann auf die Spur. Und das ist eine wundervolle... Und die Videoüberwachungsanlage auf. Es wird mit einer Handkamera mitgefilmt, ja, mit einem Camcorder. Wobei das dann nicht weiter wichtig ist. Auf jeden Fall eine wunderbare Folge, weil das wirklich so simpel gehalten ist. Wir kennen das ja noch von den früheren Folgen. Wenn so ein Fall wirklich mal simpel und zum Mitverfolgen ist. Ich habe die erste Hälfte gehört, ich dachte, wow, das ist eine 30er-Nummer. Der schreiende Nebel. Der schreiende Nebel, genau. Wenn ich mich jetzt nicht nochmal versehen habe. Ja, der schreiende Nebel, auch ein schönes Cover. Ja, wirklich sehr simpel. Es wird einfach, die drei Fallzahlen kommen dahin und es gibt einen Drohanruf und dann verfolgen die so ein bisschen diesen Nebel mit. Der wird schön dargestellt. Man nimmt, lässt sich Zeit dafür und die Auflösung. Die Auflösung, sagen viele, ist relativ schwach. Auflösung nicht verraten, vielleicht. Nein, natürlich nicht. Ja, dann natürlich nicht. Wenn ich sowieso auf dem Weg nach Brocken bin oder so. Das würde ich dir durchaus empfehlen. Eine sehr gute Folge. Also, es haben einige Leute gesagt, Ende ist ein bisschen schwach, aber ich habe da mal drüber nachgedacht. Also, ist kein verhauenes Ende, es ist alles simpel, man kann gut mitkommen und einfach nur zwei Daumen nach oben. Also das war wirklich mal, ist sogar von dem Hendrik Buchner geschrieben, der hat schon einige Folgen auch geschrieben, die viel zu kompliziert waren, aber hier ist ihm dann wirklich mal ein guter Streich gelungen. Richtig guter Streich. Mhm. Zwei Daumen nach oben, absolut. Und das hat was auch eine Bewertung für eine Bewertung, so von den Sternen her? Sind momentan 4 Sterne bei 10 Kundenrezensionen. Und das ist aber relativ gut. Die haben ja teilweise doch recht, die neuen Folgen haben ja doch teilweise schlechte Bewertungen. Was auch sehr gut war, es wurde wieder die Musik aus den alten Folgen benutzt, die immer so benutzt wurde, wenn so mysteriöse Sachen passiert sind. Also man hatte diesmal, das ist ja schon oft gesagt, aber diesmal hatte ich wirklich so das Gefühl, es ist wirklich eine alte Folge. Wird denn auch Fragen, nicht als Fragen gesungen? Ja, das wäre noch... Große Superhit der drei Fragezeichen. Das, da wurde letzte Mal in einer Folge von, vor ein paar Folgen wurde da mal ein Scherz gemacht von Peter dazu. Achso. Nee, aber auf jeden Fall sehr gute Folge, kann ich nur empfehlen, wirklich. Gehen die eigentlich mal wieder auf Tournee? Da die gehen, die gehen nächstes Jahr auf Tournee, so März, April und wir haben da auch schon Tickets für, also es wird dann auch einen Live-Bericht hier in Drop the Drummer dazu geben. Ach, das wusste ich gar nicht. Und es... Fall. Das Ganze ist wieder ein ganz neu geschriebener Fall. Der Name lautet Phonophobia. Ich gucke gerade noch mal besser nach, bevor ich hier einen unschlüssigen Mist erzähle. Dann können wir gleich noch mal den vollen Namen. Ja, Phonophobia, Sinfonie der Angst. Oh, das klingt gut. Das klingt ja nach Verbindung mit klassischer Musik. Welche Stadt seid ihr? Wir sind in Hamburg, in der Colorline Arena, mit Hoffnung darauf, dass wir vielleicht diesmal aufgenommen werden. Es ist aber wieder in allen möglichen Städten, darunter natürlich auch Hannover. Ich sehe gerade, die haben von AWD Hall. Heißt die AWD Hall jetzt TUI Arena? Nee. Okay, dann haben sie das dann haben sie es verschoben. Nee, ist auf jeden Fall auch in Hannover. Es ist wahrscheinlich in dem Fall, was früher die TUI Arena war, oder ist es in der AWD Hall? Also es gibt eine AWD Hall, die wurde aber dann umbenannt, nachdem der Sponsor weg ist. Ich glaube, die heißt jetzt HDI irgendwas. Also jedenfalls das Fußballstadion ist jetzt nicht mehr die AWD Arena, sondern das ist jetzt irgendwie die HDI Arena oder so, oder das HDI Stadion. Und ich nehme an, dass die AWD Hall, das ist so eine kleinere Veranstaltungshalle, so für 3000 Leute, wo zum Beispiel auch TNA stattgefunden hat. Ja, da war es anfangs drin und jetzt haben sie es verschoben in die TUI Arena. HDI umbenannt wurde. Ist das da? TUI Arena wäre ja besser. Genau, TUI Arena ist es jetzt. TUI Arena ist auch ziemlich groß, da sind 10.000, aber da muss ich nachher nochmal gucken, das wusste ich gar nicht, dass das ist. Muss ich mal gucken, wie da die Ticketlage ist. Ich möchte übrigens korrigieren, das Ding heißt in Hamburg ja gar nicht mehr Color Line Arena, der heißt ja jetzt auch O2 World. Das ist natürlich noch... Ja, das ist ja diese ewige Sponsoring-Umbenennung, finde ich ziemlich ärgerlich. Ja, zumal Color Line Arena ein bisschen besser ist und die O2 World haben wir ja auch schon in Berlin stehen. Aber okay. Naja, auf jeden Fall Daumen nach oben für die Folge. Kann zum Beispiel in Hannover das Fußballstadion einfach Niedersachsenstadion. Da war nichts mit irgendwelchen Sponsoren und da musste man dann auch nicht umbenennen. Aber jetzt, wo sie das ganze Sponsorgeld brauchten, dann müsste sie scheinbar anders benennen. Das ist doch sonst unbezahlbar. Nee, also wenn es bei einem Namen bleiben würde und die Namen auch unterschiedlich wären und nicht in zwei Großstädten der gleiche Name für eine große Halle, dann wäre es okay. Color Line Arena fand ich zu... So, du bist ja mittlerweile in fast jeder Stadt, ne? Das ist ja irgendwie... Ja, das ist Berlin, Hamburg, London. Ja. Ist ja... Und dann heißt es mal Arena und mal World. Ich weiß auch nicht, ob das einen bestimmten Grund hat, dass es in der einen Stadt World und in der anderen Stadt Arena heißt. Ob das irgendwas mit Größe, Fassungsvermögen hat oder ob das einfach nur Willkür ist. Möglich ist es. Also in Berlin und Hamburg heißt es auf jeden Fall zwei jeweils O2 World. In Hamburg heißt es auch World, auch nicht Arena? Nee, da heißt es World. Ah, ist ja interessant. Wird schon alles irgendeinen Grund haben. Wer weiß welchen, aber irgendeinen Grund scheint es, wird es wohl haben. Vielleicht gibt es gar keine O2 Arena. Vielleicht gibt es von O2 World. Ich bin mir nicht sicher, ob die in London heißt, die nicht O2 Arena? Ich weiß es. Naja, lassen wir das mal offen. So, wolltest du noch mal was... Achso, wann sind die Live-Auftritte von den drei Fragezeichen? Ich habe es jetzt gerade wieder geschlossen, aber ich glaube, in Hannover war es am 22. März. Ach, nächstes Jahr erst? Ja, nächstes Jahr erst. Ja, dann sollte das mit Karten kein Problem sein. Nee, wobei auch schon ganz einzelne Termine sind sogar schon ausverkauft. Also viel zu viel Zeit würde ich mir da auch nicht lassen. Nee, das kann ich schon irgendwie mal. Ja. Oder so. Muss ich heute Abend nicht mehr. Nee, Gottes Namen. Nee, das auf jeden Fall dazu. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Wieder ein neuer Fall. Und ja, da gibt es ja hier... auch wieder einen neuen Fall im Fernsehen. Tatort? Nee, Tatort werde ich nicht gucken. Ich, Also es ist ja eigentlich so die... ist ja eigentlich so die Wiederholungszeit, aber heute ist nochmal zwischen den ganzen Wiederholungen zur Sommerpause ein neuer Fall und der muss ziemlich heftig. Okay. Also da haben sie, aber der hat sehr gute Kritiken, also im Stern stand, das wäre der beste deutsche Krimi dieses Jahr. Und in der Einzeitung, in der ich gelesen habe, hatte er auch irgendwie, glaube ich, 4,5 von 5 Sternen, aber stand auch drin, die letzten 5 Minuten sollen fast unerträglich sein, also es muss teilweise sehr, sehr brutal oder so sein. Dann schalte ich bei den letzten 5 Minuten ein. Nee, also Tatort werde ich nicht gucken, da ich ja live Money in the Bank gucken möchte und dementsprechend dann vielleicht auch ein bisschen früher ins Bett gehe. Polizeiruf 110. Ach so, okay. Tatort gibt es heute Abend gar nicht. Ach so. Zwar, es gibt irgendwo im Dritten eine Wiederholung. Nee, das weiß ich nicht. Nee, ich werde mir wahrscheinlich eine DVD reinballern und dann werde ich, ja, vorher werde ich noch eine Runde backen und, Du kannst ja ansonsten, ja, schick mal ein Stück Kuchen rüber, du kannst ja ansonsten den Polizeiruf morgen dann in der ARD Mediathek gucken. Das aber ist auch natürlich dann eine wunderbare Idee. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich mal kurz ein Stündchen schlafen um zu der Zeit. Ja, ich werde dir dann natürlich ein Biene-Maja-Muffin schicken. Sehr gerne. Willst du denn Bäcker werden vom Beruf, dass du backen musst? Nee, meine Freundin kommt morgen. Ich dachte, ich back mal was. Wir haben ja noch so Backmischung stehen. Da dachte ich, komm, backst du mal Biene-Maja-Muffins. Das kann ich gar nicht. Aber mach mal. Was kannst du gar nicht machen, oder? Kann der Bäcker auf der anderen Straßenseite, bei dem ich heute Morgen Brötchen und die Welt Kompakt gekauft habe. Ah, wunderbar. Sehr gut backen. Die Welt Kompakt, die habe ich abonniert. Die haben es wahrhaftig geschafft, dass man die hier in dieser Ostfriesland Am Ende der Welt gegen als Print-Version bekommen kann. Und ich habe die jetzt auch seit 2-3 Monaten als Print-Version abonniert. Also die Kompakt-Version? Die Weltkompakt plus Welt am Sonntag Kompakt. Wobei ich die am Sonntag nicht bekomme. Am Sonntag? Nee, am Sonntag. Am Sonntag ist hier niemand, leider niemand, der austrägt. Deshalb kommt die am Sonntag erst am Montag. Dafür habe ich am Samstag die Taz-Wochenend-Version auch in der Print-Version abonniert und die liegt dann hier jetzt halt zum Lesen. Die Taz, die macht doch am Wochenende jetzt, die macht immer sehr viel Werbung, dass am Wochenende irgendwie so eine besonders umfangreiche. Genau, die neue Taz-Wochenende, deshalb gibt es da jetzt auch das schöne Wochenend-Abo und das habe ich mir dann auch mal genommen, damit ich dann auch am Wochenende noch eine Zeitung zu lesen habe und die ist auch sehr gut, kann ich nur empfehlen, kommt am Samstag dann mal raus. Was ist denn am Samstag mehr drin, was in der Woche nicht schon drin? Achso, da ist dann erstmal. Also, ich nehme mal, es sind die normalen Berichte, so das aktuelle Geschehen. Ja, es ist auch ein bisschen anders aufgemacht, mit ein bisschen, ist auch ein bisschen ausführlicher aufgemacht, der Samstagsteil mit den normalen Nachrichten, aber Grund, ja, hast du recht und dann kommt halt die bekannte Sonntaz, die dann halt deutlich dicker geworden ist, da gibt es dann halt ja nicht so Tagesgeschehen, Sachen und so, da gibt es dann halt mehr so die längeren Berichte. Und dann halt auch nicht so, es sind nicht so die typischen Reportagen, die man dann zum Beispiel in der Welt lesen würde, sind dann doch halt taz-typisch mehr so andere Themen, die man in anderen Zeitungen manchmal dann halt eher nicht findet. Es gibt ja eine Zeitung, die im Prinzip so ähnlich wie die Taz ist, also auch so eine ausgesprochen politisch links stehende Zeitung. Junges Deutschland? Bitte? Junge Deutschland oder wie die Ding, wie die heißt? Nö, die sagt man oder, nicht. Junge Welt oder irgendwie so? Nee, sagt man auch nichts. Ich weiß irgendwie, es gibt sowas in der Richtung, aber das sagt mir jetzt nicht. Nee, ich meine der Freitag. Wie heißt das Ding? Hast du den Namen schon mal gehört? Der Freitag, das ist eine Wochenzeitung, oder? Das ist eine Wochenzeitung, ja. Die kommt immer am Freitag. Okay, die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Aber die ist, die wirst du bei euch nicht kriegen, die kriege ich selbst hier in Hannover. Ja. Also als Papierausgabe, nur, also ich kenne zumindest nur einen Kiosk am Bahnhof, wo es die überhaupt gibt. Und ja, die würde ich halt höchstens auch im Bahnhof bekommen. Die ist auch recht teuer, die ist recht dünn, also die hat, weiß ich nicht, 25, 26 Seiten, kostet aber auch über 3 Euro. Und die ist auch nicht so mit aktuelles Tagesgeschehen des Tages, sondern halt eher Meinung zu den, also politische Meinung und Analyse und alles links, ja. Alles politisch links stehend zu dem, was so in den letzten Tagen passiert ist. Und der Herausgeber ist ja Augstein. Ich nehme an, dass das der Sohn von dem Spiegelgründer, von dem Rudolf Augstein ist. Oh. Und ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht sogar der diese Zeitung macht sozusagen als Übung, damit er lernt, wie man eine Zeitung macht, um irgendwann mal den Spiegel zu übernehmen. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Scheint aber durchaus so zu klingen, als wäre die Zeitung nicht so schlecht, wenn du dich da schon mehrmals nach umgeschaut hast. Bitte? Scheint aber, als ob die Zeitung nicht so schlecht wäre, wenn du dich da schon mehrmals nach umgeschaut hast. Ja, ich habe die jetzt am Wochenende auch wieder gelesen. Ab und zu kaufe ich die mal. Also nicht immer, es kommt auch an, was für ein Thema ist. Die haben auch häufig diese englische Zeitung Der Guardian, Guardian, ja. Die ist ja auch relativ bekannt, die ist ja jetzt auch bekannt geworden durch diese ganzen Veröffentlichungen zu der NSA-Affäre und die haben öfter auch mal übersetzte Artikel von Autoren vom Guardian, die scheinen da wohl irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Verbindung zu haben. Und da war zum Beispiel in dieser Ausgabe ein übersetzter Artikel von einer Frau, die sich mal ihr gesamtes Genom, also ihre gesamte DNA-Struktur hat analysieren lassen. Das kann man ja mittlerweile für 5.000 Euro machen. Doch. Und dann quasi in einem Artikel reflektiert hat, erstmal hat sie erklärt, wie das so alles funktioniert und dass man nachher für 5.000 Euro kriegst du quasi ein iPad der Anwendung, wo genau deine DNA erklärt wird und wo dann auch steht, oh, in diesem Bereich haben sie vielleicht eine Veranlagung, da könnte eine genetische Krankheit kommen oder in dem Bereich so und so. Und das hat sie so ein bisschen erklärt mit den Vor- und Nachteilen. Das fand ich ganz interessant zu lesen. Ja, das ist ein bisschen der Nachteil, dass hier halt... dass hier halt natürlich dann auch um das politische Thema, ob das eigentlich gut ist, ob das moralisch eigentlich vertretbar ist, dass man das so machen kann. Man kann ja dann auch Krankheiten entdecken, eingreifen, ob das moralisch alles okay ist. Ja, das ist dann so ein bisschen der Nachteil daran, dass wir hier wirklich nur den Bahnhof in weiter Entfernung haben mit guter Zeitungsauswahl. Also ich lese ja auch sehr gerne Zeitungen und ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt die Welt kompakt und die Taz hier immer bekomme und das so gut funktioniert. Spiegel hast du jetzt gar nicht mehr? Doch, den Spiegel habe ich natürlich auch noch. Aber das funktioniert, der kommt immer montags an. Also früher kam er ja mal samstags, aber jetzt ist es auf Montag verschoben. Schon seit geraumer Zeit. Ich gehe ja öfter dann sonntags nach dem Essen nochmal kurz raus zum Spazieren, dass ich ein bisschen Bewegung, frische Luft und so habe. Mhm. Und dann laufe ich öfter mal zum Bahnhof und ich habe jetzt auch den Spiegel mitgebracht. Der liegt da meistens am Sonntag. Das ist dann ganz gut. Ja, das ist also am Sonntag. Im aktuellen Spiegel ist ein recht interessanter Artikel über Otto, der ja 65 wird. Also ein ernsthafter Artikel, nicht irgendwie ein Scherz. Ja, ab Sonntag um 8 Uhr kommt der neue Spiegel. In der Digitalversion normalerweise dann, also aufs iPad und so weiter, kann man sich da dann schon mal runterladen. Ich habe es ehrlich gesagt heute noch gar nicht gemacht. Ja, und da war ich ein bisschen beschäftigt. Also Spiegel, Welt und Taz und sonst noch was? Nee, das soll es dann auch erstmal sein. Manchmal blätter ich dann noch in die Emder Zeitung rein. Kommt vor, aber da bin ich dann auch schon. Wenn der Musikteil ist? Ja, das Musik, das sowieso. Ich mal noch mal, wenn regional mal, zumindest mal schnell überblättern. Ich lese das jetzt nicht großartig, aber. Da bin ich schon sehr gut mitgedeckt, ja. Ja, Stern holst du gar nicht mehr. Den Stern hole ich auch hin und wieder mal, ja. Unregelmäßig, aber also der aktuelle Stern, der liegt hier zum Beispiel auch. Das ist also beim Stern ist es dann wirklich davon abhängig, ob Themen drin sind, die mich wirklich stark interessieren. Dann sage ich mal ja, ansonsten halt nicht. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt ist ja auch so ein bisschen Sommerloch. Beim Spiegel hast du vielleicht gesehen, da ist ja jetzt auch wieder so eine Titelgeschichte. Das ist so eine typische Geschichte, die kannst du vorschreiben, weil die hat ja nichts mit aktuellen Tagesgeschichten. Was ist es wieder? Gesundheit, Fitness und so was? Genau. Ja, okay. Was nicht heißt, dass die Geschichten an sich schlecht sind. Die können trotzdem hochinteressant sein. Aber da merkt man dann schon, okay, jetzt ist die Sommerzeit und wenn jetzt gerade wieder irgendwie eine neue NSA-Enthüllung ist oder irgendwas anderes Politisches, dann haben die Journalisten auch ein bisschen Urlaubspause und dann holen sie halt. Oder solche Titelstories schenke ich mir dann eher mal. Aber ich habe auch, wie gesagt, ehrlich gesagt, heute noch gar nicht drauf geguckt. Das sei mir dann noch nach der Aufnahme gestattet. Die Magie des Mitgefühls. Nee, Mitgefühl haben wir ja. Zum Thema Hirnforschung und Empathie wird dich interessieren, weil da steht unter anderem auch irgendwie was drin mit auch Serienkiller, die man in Gefängnissen untersucht hat. Okay. So wie der Jeffrey Dahmer, haben manchmal ein erstaunlich hohes Mitgefühl. Mhm. Na gut, das klingt dann doch wieder ganz gut. Wegen der Serienkiller dann ja lesen. Mhm. Und wie gesagt, es ist ein guter Artikel über Otto drin. Ja, da werde ich dann mal morgen reinblättern, sobald das hier im Postkasten liegt. Vorher habe ich noch genug von der Taz zu lesen. Und es ist ein ganz kurzer Ausblick ein ganz kurzer Kommentar, ob das neue Pet Shop Album gut oder schlecht ist. Ja, ich habe jetzt zuletzt von Spotify rüber gewechselt auf Deezer, einen anderen Musikdienst jetzt mal, weil wir mit Spotify ein bisschen Probleme haben, beziehungsweise nicht direkt mit Spotify, sondern mit dem Bezahlen davon, weil das wieder über einen anderen Dienst lief. Das habe ich nicht verstanden. Wir bezahlen Spotify über den Bezahldienst Klarna. Was auch immer das ist. Ja, und ich kann auch nur sagen, Gottes Namen, bloß die Finger weg von diesem Dienst, die zocken einen ab bis ins geht nicht mehr. Finger weg von Klarna. Deswegen haben wir jetzt zu dieser rüber gewechselt, da bin ich auch sehr, sehr überzeugt von. Ich glaube, die haben noch ein bisschen. Dieses Klarna hat doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gar nichts mit dem Musikdienst zu tun. Nee, das ist halt nur der Bezahldienst, aber entsprechend, dass wir uns da jetzt erstmal von gelöst haben, bin ich jetzt halt. Man muss den benutzen? Nee, man muss den nicht benutzen. Man kann zum Beispiel auch Kreditkarte und so benutzen, aber. Ich meine, wenn eine. Und was ist das, wo du sagst, Finger weg? Erheben die so hohe Gebühren oder was war das? Nee, das, also Klarna ist, ja, ist halt über Rechnung und ja, da musst du gut aufpassen. Wenn die dann auf einmal meinen, man hätte angeblich mal eine Rate nicht bezahlt, dann ist es schwierig, da rauszukommen. Also die, ich habe da auch mal im Internet gegoogelt, nachdem wir da dieses Problem hatten, also die sind wohl, die machen das wohl ganz gerne. Dass sie sagen auch, vielleicht, man da an. Doch, haben wir. Hast du vielleicht zu viel gehört? Ist ein Tick von denen wohl anscheinend zu sagen, nee, die haben die Rate nicht bezahlt und dann so lange dann zu herzugehen, bis sie dann Geld haben. Jo. Obwohl man es bezahlt hat. Die ja dann nicht bezahlen. Muss ihr jetzt vor Gericht oder was? Nee, wir haben. Das ist eine super Sache. Man kann entweder dann die Rate nochmal bezahlen, die man ja eh schon bezahlt hat. was die dann aber ja verweigern einzusehen. Oder man kann sich rausbezahlen, indem man einfach noch ein Tickchen mehr bezahlt und dann ist man raus aus dem ganzen Spaß. Ja, das ist ja aber Betrug. Das ist absolut Betrug, deshalb auch bitte bloß die Hände weg von Klarna. Und bei dem anderen Dienst, diese Caesar, wie bezahlt man da? Da bezahlen wir jetzt ausnahmsweise dann mit Kreditkarte. Also, na hoffentlich wird dann, passiert da nichts. Hoffentlich. Ist denn da dasselbe Angebot oder ist das irgendwie besser oder schlechter jetzt vom Inhaltlichen, jetzt mal von der Bezahlung abgesehen? Inhaltlich, nee, ist es denke ich gleich. Also es ist auch 25 Millionen Titel, das ist eine sehr gute Auswahl, alles da, was ich will, sehr übersichtlich. Spotify war nie im Leben übersichtlich, dieser ist wunderbar übersichtlich. Die haben die Neuheiten, auch so die unbekannten Neuheiten immer schön alle oben, kann man sich alles angucken. Die Tonqualität bis 320 Kilobit und danach klingt es auch definitiv. Also ich hab man kann sich dann auch die Titel runterladen? Ja, man kann sich die natürlich auch alle auf dem iPod, aufs iPad und auch auf dem PC runterladen offline. Und auch da klingt es immer noch gut. Man hat die dann nicht als 320 Kilobit Dateien, sondern man hat die dann irgendwie in der App, nämlich an, ne? Man hat sie in der App, natürlich. Wobei sie auch da, also ich habe ehrlich gesagt keine Informationen dazu gefunden, welche Tonqualität es ist, aber ich habe gute Kopfhörer und es klingt weiterhin dann auch sehr gut. Mhm. Ja, kann ich auch wieder nur empfehlen. Und was ist das Letzte, was du gehört hast? Ich habe zuletzt gehört das Album Cerulean Salt von Waxahachie. Falls dir das irgendwas sagt. Habe ich noch nie was von gehört. Wenn du das Albumcover siehst, bin ich mir relativ sicher, dass du weißt, was ich meine. Ich werde mal, wenn ich dran denke, ich schreibe mir das mal oben auf hier, werde ich das mal verlinken in der Folge. Was ist das denn für eine Musikrichtung? Das ist größtenteils wirklich nur ruhige Gitarrenmusik und manchmal ist da noch so ein bisschen Drum und ein bisschen Bass dazu. Mit einer Frauenstimme, sehr zarte Frauenstimme, doch sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, weil die doch sehr strikt vorangehen. Das sind auch alles nur sehr kurze Songs, so 2-3 Minuten, das Album ist nicht lang. Sehr, sehr zarte, aber doch sehr aussagekräftige Frauenstimme. Schon was Besonderes, kann man schon mal gut reinhören. Klingt sehr interessant. Mhm. Definitiv nicht schlecht, sehr abstrakte Texte. Ja. So, wollen wir mal was Raskantes wagen? Lass uns mal über Wrestling sprechen. Das ist ich bin heute hier nicht vollkommen zeitlich aus dem Ruder laufen, weil ich bin jetzt mit dem Bügeln schon fertig. Ach, Redo. So, ich werde mir mal ein bisschen Druckerpapier klauen und dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so also auf der Card stehen haben. Jetzt gibt's Radau. Ja, jetzt wird das Bügelbrett eingepackt. Ja, das klang ja so, als würdest du das mit einer Hand so in den Schrank reinscheppern. In den Schrank, das bleibt draußen stehen, aber ich bin natürlich kräftig. Ich mach das nicht mit einer Hand, sondern mit einem kleinen Finger. Ach so. Und dann ist es ausgerutscht und so. Nö, ne. Ach so. Gut. Ich bin gleich noch abgewaschen und dann habe ich fast meine Hausarbeit zumindest zu Hause erledigt. Nächste Woche habe ich nochmal eine anstrengende Woche. Bist du unterwegs? Du? Was sagst du? Bist du unterwegs oder? Nee, ich habe nur in der Arbeit nochmal eine ganze Menge Termine letzte Woche zu erledigen. Letzte Woche hatte ich eine sehr anstrengende Woche, da einen sehr kritischen Termin hatte, aber das ist alles sehr gut gelaufen. Okay. Ich letzte Woche Sonntag auch ein bisschen was arbeiten hier und jetzt hoffe ich, dass die nächste Woche auch nochmal gut läuft und dann bin ich ganz zufrieden. Und dann, aber aus dem Urlaub muss ich mich einmal auch noch in so eine Telefonkonferenz einwählen, das schafft mich natürlich ein bisschen. Mhm. Also im Moment ist ganz gut zu tun bei uns bei der Arbeit. Ja, ich kann ja hier jetzt erstmal ein bisschen. Aber das heißt, wenn man sich langweilt. Ja, ich kann ja hier jetzt erstmal ein bisschen rumsitzen. Auch wenn manchmal dann, dass so viele Sachen sind, dass man denkt, das kannst du doch gar nicht schaffen. Irgendwie klappt es dann doch mal. Ja, langweilen ist auch nicht so dolle, aber ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Wrestling angefangen. Also irgendwann werde ich schon finden, was ich machen kann. Und ansonsten kannst du ja mal. Du hast ja noch zwei Bücher, glaube ich, oder mindestens eins. Mit dem Titel Die Arena, zwei Bücher von Stephen King da liegen, da kannst du ja erstmal die alten Bücher lesen, bevor du das neue liest. Joyland. Das habe ich schon gelesen. Hast du schon gelesen? Ja, ich habe sogar durchgelesen. Ja, das war ja auch nicht so dich. Nee, das habe ich gerade noch geschafft, du. Aber wahrscheinlich der Grund. Wie machst du das denn? Ich muss sagen, das ist wohl eins meiner neuen Lieblingsbücher. Ich fand das wirklich sehr gut. Also, Stephen King hat das ja so geschrieben als so ein Buch zwischendurch. Habe ich gelesen und Ich fand es sehr angenehm. Also ich glaube gerade deswegen, weil er sich da nicht voll drauf konzentriert hat und da nicht alles reingehaut hat und das einfach mal so angenehm weggeschrieben hat. Ein sehr, sehr angenehmes, schönes Buch. Ich fand das auch überraschend, weil es war ja mehr so eine Geschichte, deshalb passt das auch, glaube ich, ganz gut so auf seinen Alter. Da war ja mehr so eine Geschichte von diesem Jungen, der dann halt sucht, wie er da über den Ferienjob so seinen Platz im Leben. Es ist sozusagen Stephen Kings, ja, die Horrorgeschichte und Stephen King ist ein bisschen... Ich würde mal behaupten, dass das, was da drin ist, noch ist ja fast eher ein Krimi als eine Horrorgeschichte. Ja, Horror und Stephen King ist eh jetzt nicht mehr so das Ding, aber... Das hat mich nicht gestört. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja jetzt so ein kleiner Coming-of-Age-Roman von Stephen King und es ist ein sehr gelungener. Ja. Und wir mussten es beide gebunden kaufen, weil Stephen King es nicht für den Kindle veröffentlichen lassen wollte. Ja. Schlimm. Dann bin ich doch wahrhaftig mal in der Pause in der Schule rüber zum Buchladen und habe mir schnell das Buch geholt. Ich habe übrigens auch noch gelesen von Thomas Wolfe, das neue, Back to Blood. Das wollte ich auch unbedingt nochmal lesen. Aber das wird hier zu dick sein. Empfehlung oder nicht? Ja, jetzt erstmal, ich habe mir neulich übrigens überlegt, ich habe ja von Stephen King noch nicht Der Anschlag gelesen und das soll ja offensichtlich auch kein Horror sein, aber das wird ja sehr gelobt und Joyland wird ja häufig gesagt, wird ja so eine Verbindung hergestellt. Da wird ja gesagt, Der Anschlag handelte von den 60er Jahren und Joyland handelt halt von den 70er Jahren. Mhm. Und ich hab mir schon überlegt, ob ich mir mal die wo ich jetzt das Audible-Abo... Oh, Gottes Namen, nicht die 30, 40 Stunden. Ob ich mir mal die ungekürzte Lesefassung von Der Anschlag holen soll, wenn ich wieder so ein freies Abo habe. Ja. Das hat ja nur eine Laufzeit von circa 42 Stunden. Ja, viel Spaß, du. Da muss ich also quasi eine Woche da am Borkum am Strand gleich laufen, ohne Pause, ja, und kann mir das dann da vorlesen. Ja, kann ich nur viel Spaß wünschen. Ich habe übrigens, da können wir nachher noch drauf kommen, ich habe noch einige Wrestling-DVDs hier liegen, wo ich dann auch nachher noch mal kurz zu sprechen drauf kommen möchte. Das können wir dann nach dem Tipp machen. Ja, da komme ich dann nachher mal zu. Ich muss die dann noch ganz schnell rüberschleppen, weil die noch drüben in meinem Zimmer sind. Ja. So, wir fangen an mit dem ersten Match, und zwar das Kick-Off-Match. Die Pre-Show wurde jetzt ja in Kick-Off umbenannt. Überhaupt, es kommt nächsten oder übernächsten Monat kommt Kick-Ass 2 ins Kino, ne? Was kommt da ins Kino? Der zweite Teil von Kick-Ass. Ja, habe ich gehört, soll aber nicht gut sein. Der Jim Carrey als Schauspieler, der weigert sich wohl sogar, stand glaube ich im Spiegel oder was, weigert sich wohl sogar Promotion dafür zu machen, weil er mit dem eigenen Film nicht zufrieden ist. Ja. Naja. Ich habe sonst aber noch nichts weiteres drüber gehört. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, der ist dann nicht ab 18, weil ab 18 bin ich ja erst ein paar Monaten und dann werde ich mir den gegebenenfalls mal im Kino anschauen. Und das hier alles berichten. Ich habe mir übrigens letztens im Kino dann endlich mal World War Z angeguckt, dann schön in 3D und also ich würde sagen, fantastischer Film auf jeden Fall. Sehr, sehr episch und groß in Szene gesetzt, hat ja auch mehr als genug Geld gefressen, der Film. Wunderbares, angenehmes 3D. Auch hier, wieder nur Daumen nach oben. Also ich bin heute sehr gut betagt. Alles bekommt von mir heute einen Daumen nach oben. Ja, ist nicht meine Filmrichtung. Wie weißt du, ist gar nicht ich so... Ich gehe im Moment auch nicht ins Kino. Ich gucke mir lieber heute Abend den Polizeiruf an. Also zuletzt war ich des Öfteren mal im Kino. Also nicht viel, aber mehr als das noch vor längerer Zeit mal war. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, welches der letzte Film war. Ich weiß nicht, ob war das 5-6 Jahre her sein. Wir waren übrigens auch in Hannover, als wir auf der Abschlussfahrt waren. Da waren wir in Hannover auch im Kino und da habe ich mir dann den Star Trek angeguckt von dem J.J. Abrams. Und ich habe vorher noch nichts anderes von Star Trek gesehen, muss ich ja zugeben. Bin da also dann mal ganz offen reingegangen, ohne wirklich zu wissen, was mich da erwartet. Ich dachte, ja, wird schon irgendwas wie Star Wars sein. Ist ein netter Film, auch alles gut dargestellt, zieht sich dann so ein bisschen hin. Also war ein bisschen zu lang, aber ansonsten auch der Film nicht so schlecht. Und ich bin ja ein großer... In Hannover wird das eine Kino wird auch zugemacht. Es gibt ja zwei Cinemax. Okay. Und das eine wird zugemacht und das in der Innenstadt, das bleibt. Okay. Dann waren wir wahrscheinlich in dem, das zumacht. Das kann sein, wenn das da war, wo die vorne an der Straße gebaut haben. Dann war das. Ja, ich glaube, das kommt hin. Naja. Ja, so die Usos gegen? Ja, genau. Die WWE Tag Team Champions Seth Rollins und Roman Reigns von The Shield verteidigen ihre Titel gegen die Usos. Es gab bei SmackDown ein Singles-Match von Seth Rollins gegen, ich glaube, Jey Uso. Das war ein nettes Match, muss man sagen. Da haben hat sich The Shield, also Seth Rollins, durchgesetzt. Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also eigentlich würde ich sagen, The Shield gewinnt auf jeden Fall und behält die Titel. Ich meine, wenn die Usos verlieren, dann sind sie halt wieder weg. Das interessiert keinen. Die waren eh Ewigkeiten weg und dann sind sie halt wieder weg. Wenn die Usos gewinnen, ich weiß nicht, ob denen das so viel bringt überhaupt. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass man The Shield ihre Titel gegen die Usos verlieren lässt. Also ich tippe da jetzt mal ganz konstant auf The Shield. Da bin ich auch fest von überzeugt, The Shield gewinnt auf jeden Fall und behält den Titel. Das Interessanteste ist fast eher die Frage, ob das die Tatsache, dass The Shield, die ja eine Zeit wirklich einen riesen Lauf hatten und dann wirklich so das im Prinzip Tagesthema bei allen, die über Wrestling gesprochen haben, war, dass man die beiden jetzt in die Pre-Show steckt. Ja, das ist fast ein bisschen beängstigend. Ob das eine Herabstufung ist und ob das richtig so ist. Jetzt muss man gucken, auch Sheamus stand schon mal in der Pre-Show und so alles. Ja, ist ein bisschen beängstigend. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Ich meine, Dean Ambrose ist in einem der Money in the Bank Ladder Matches zumindest noch dabei. Ich guck gerade mal. Ich hoffe. Ja, das ist richtig. Ja, ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert in die Richtung. Ich hoffe, die behalten auf jeden Fall die Titel. Alles andere wäre katastrophal. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie die Titel behalten. Die Frage ist halt tatsächlich, weil in der Tag Team Division ist eigentlich nicht so richtig. Nee. Er sind dann die nächsten Gegner für The Shield. Das macht The Shield. Ja, das ist das Schwierige dann. Weil ich meine, gegen Primetime-Player, das ist jetzt auch kein Pay-Per-View-Match. Das ist dann auch erst die Show. Ja, da muss man aber wieder ein bisschen was aufbauen, ne? Wird so Zeit. Also es gab ja mal so eine ganz kurze Zeit, wo die WWE das mal wirklich versucht hat, aber irgendwie ist das dann auch sehr schnell wieder verpufft. Ja, das war dann halt Daniel Bryan und Kane. Aber alles andere war irgendwie nichts. Also ich weiß nur, wer ist denn noch im Tag-Team geschehen? Da sind vielleicht noch Cody Rhodes und Damian Sandow mal. Ja, das ist aber auch nicht mehr wirklich so extremst aktuell. Das ist alles schon so. Na. Gibt es denn eher ein Tag-Team, was du siehst, wo was passiert, oder ein Tag-Team, was im Aufbau ist? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Situation zwischen Daniel Bryan und Kane ist. Aber das Tag-Team. Die sind jedenfalls nicht mehr als Tag-Team. Nee. Die sind auch nicht richtig zerstritten, aber nee. Daniel Bryan wird ja wohl jetzt noch weiter aufgebaut. Ja. Als Singles-Wrestler. Es gab übrigens auch, wo wir jetzt mal zum nächsten Match kommen, Chris Jericho gegen Ryback. Beziehungsweise wo wir gerade bei Daniel Bryan waren. Es gab ein sehr gutes Match zwischen Daniel Bryan und Christian bei SmackDown. Ja, Daniel Bryan hat ja eigentlich nur gute Matches, muss man sagen. Ja, und gegen Christian ein wunderbares dadurch, Match. Dass die Matchlängen jetzt teilweise ja auch ein bisschen länger sind, weil sie noch mehr Zeit füllen müssen, dann merkt man das natürlich auch, wie gut. Also ich habe ja seit ewigen Monaten keinen SmackDown mehr geguckt, und als ich es heute dann mal geguckt hatte, heute am Vormittag, also bei SmackDown kam Match nach Match fast. Also es war schön, war eine schöne Gegensache zu Raw, wo dann ja doch mehr Aufbau ist, was ja auch gut so ist. SmackDown viel Match. Ja, habe ich nicht gesehen, aber nee. Kann ich mir gut vorstellen. So. SmackDown ist ja eigentlich immer so, ne? Oder häufig so. Es war wirklich viel diesmal, also wirklich Match nach Match. Es gab nur eine Sache noch, da kommen wir dann gleich noch zu. So, Chris Jericho versus Ryback. Was tippst du? Ganz klar Ryback. Okay. Ryback hat jetzt schon so viele Matches bei Pay-Per-Views verloren, und ich glaube, Chris Jericho ist auch schon wieder kurz auf dem Abflug, weil er schon wieder irgendwie eine Fossi-Tour hat oder so. Genau, ja. Der wird verlieren. Aber sie müssen ein bisschen aufpassen, weil Chris Jericho ja auch schon gegen Fandango im Prinzip verloren hat. Ja, Jericho hat jetzt aber zweimal hintereinander. Chris Jericho nicht zum Edeljobber, ja. Nee, Chris Jericho hat jetzt zweimal hintereinander bei Raw und ich glaube dann auch nochmal bei SmackDown Curtis Axel besiegt. Ja, aber das führt dann meistens dazu, wenn man in den Weeklies viel gewinnt, dass man dann auf den Pay-Per-Views eher verliert, ne? Und in den Pay-Per-Views in den letzten hat er immer ziemlich schlecht ausgesehen. Ja. Weil ich mir da keine Sorgen machen, Chris Jericho ist so jemand, ich glaube, den kann man wirklich gar nicht mehr so schlecht machen. Ryback hat sich jetzt noch stärker zum Heel manifestiert. Er hat jetzt bei den letzten Shows SmackDown Raw, also bei Raw, also er hat so eine Beinverletzung, man ist sich nicht so sicher, ob er es jetzt nur spielt oder nicht. Also dann noch wirklich, ob er es dann halt storymäßig nur spielt oder ob es eine Verletzung ist, die nicht von ihm gespielt ist, aber trotzdem nicht echt ist, so wollte ich das ausdrücken. Bei Raw hatte er eine Beinverletzung, wo er dann gesagt hat, komm, stopp das Match, Referee. Und bei SmackDown hatte er diese Beinverletzung auch. Es sah dann so aus, als ob das Match auch gestoppt wird. Dann hat er zum Ref gesagt, nee, nicht stoppen. Und dann hat er auf einmal wieder angegriffen und hat sich dadurch den Sieg halt erobert. Und ja, dadurch manifestiert sich Ryback jetzt mehr zum Heel. Chris Jericho halt seine zwei Siege gegen Curtis Axel. Ja, ich tippe auch auf Ryback. Klar. Das ist auch eine Frage. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich sicherer Tipp. Gibt ja die Gerüchte wegen dieser Szene bei Raw, dass Ryback eventuell irgendwas mit Vicky Guerrero zu tun hat, dass sie vielleicht genau, nachdem, eine Hatcherin wird oder so. Ja, nachdem Vicky da in diesem sehr, sehr guten Segment mit der McMahon-Familie von Stephanie gekündigt oder gefeuert wurde, ja, da hat sich dann Vicky die Umarmung von Ryback backstage abgeholt, genau. Und würdest du das für gut befinden, wenn sie Managerin von Ryback wird? Hatten die beiden gut zusammen? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, aber ehrlich gesagt, ich hätte da auch nichts gegen. Es könnte eine interessante Konstellation sein, ja. Durchaus. Also sowas hat man auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und es war ein sehr gutes Segment, auch wirklich bei Raw, als dann Vince und Stephanie und natürlich auch noch Triple H da an diesem Tisch saßen und dann gegenüber Vicky stand mit, ist mir der Name entfallen, ist das peinlich? Mit Brad Maddox. Genau, mit Brad Maddox, der danach ja auch noch zum neuen GM gekürt wurde. Und als da dann auch wieder die Kehrtwende passierte, als man dann ganz klar Vince als ganz, ganz miesen Heel aufgebaut hat, als er dann gemeint hat, Vicky, du hast hier nicht versagt. Wisst ihr, wer versagt hat? Jeder einzelne von euch hier im Publikum hat versagt. Und dann hat er dann wirklich mit seiner richtig starken Heel-Stimme gesagt, Mr. McMahon, Vince McMahon, ja, wunderbar. Da wird jetzt anscheinend, wie die Gerüchte das auch sagen, so ein bisschen Vince McMahon gegen Triple H um die Main Position im Unternehmen für WrestleMania 30 aufgebaut. Da gehen, mal nicht hoffen. Da gehen zumindest die Gerüchte hin und es schien auch so ein bisschen so. Und Stephanie halt als die Unparteiische dazwischen, die dann aber irgendwie doch so ein bisschen mehr zu ihrem Ehemann Triple H gehalten hat, schien zumindest so. Und nachher noch womöglich als Special Referee. Wahrscheinlich, ja. Das wäre noch eine große Katastrophe. Also ich hoffe, dass das Match bei WrestleMania nicht kommt. Das will ich nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich kann es mir ehrlich gesagt gut vorstellen. McMahon sollte in dem Alter nicht mehr in den Ring. Der muss auch mal ein bisschen Rücksicht auf seine Gesundheit. Ja, das ist schon richtig. Da müssen sie dann halt wirklich gut aufpassen. So, das nächste Match. Divas Champion AJ Lee trifft auf Caitlyn. Da gab es, ich glaube, zum ersten Mal für ein Diven-Match so ziemlich. Ich glaube, das haben sie sogar gesagt in den Kommentaren. Jetzt habe ich gerade den Satz verloren. Auf jeden Fall. Zum ersten Mal ein Contract. Ein Contract Signing, also Vertragsunterzeichnung für ein Diven Championship Match. Und es gab ein sehr gutes Promo hier von AJ. Also die hat hier am Mikro mich wirklich überzeugt. Ja, in Promos ist sie sowieso ja relativ gut. Caitlyn konnte da jetzt nicht extrem stark mithalten, aber das war alles ganz gut und Caitlyn hat sie dann so ein bisschen provoziert und wollte sie dann fast Mischstück nennen und AJ hat dann eine schallende Ohrfeige Caitlyn verpasst, worauf Caitlyn dann erstmal ordentlich gegen AJ zugegangen ist und sie in die Ringecke geschoben hat, mitsamt des Tisches. Dann hat, glaube ich, Big E hat, glaube ich, Caitlyn dann weggezerrt erstmal. Und dann kam AJ wieder und dann hat Caitlyn AJ noch einen ziemlich harten Spear verpasst. Und dann lag AJ da und Big E hat erstmal nur teilnahmslos geguckt und Caitlyn konnte den Ring verlassen. Man weiß es nicht. War das bei SmackDown oder wo war das? Das war bei SmackDown, genau. Da war Vicky dann noch dabei? Nee, da war Vicky nicht dabei. Diese Vertragsunterzeichnung wurde von Theodore Long geleitet. Achso, weil du irgendwann gesagt hast, Vicky hätte irgendwas gemacht. Oh, das tut mir leid, dann habe ich irgendeinen Namen vertauscht. Also ich rede ja von Caitlyn und AJ und dann Big E. Du hast wahrscheinlich Vicky statt Big E verstanden. Oh, Big E war das. Ja, ich höre ja ein bisschen schlecht. Ja, Entschuldigung. Das war auf jeden Fall ein wirklich gutes Segment. Also eine spannende Vertragsunterzeichnung gibt es manchmal bei den großen World-Title nicht. Das ist richtig, aber wahrscheinlich, also man muss ja irgendwo auch diese ganze Zeit füllen auf der anderen Seite und Ja, aber war wirklich gut gemacht. AJ ist schon ziemlich gut. Es war kein Lückenfüller, definitiv nicht. Und die WWE scheint ja auch sehr begeistert von ihr zu sein. Die hatte ja dann auch schon da damals die Storyline mit John Cena und diese ganzen Geschichten. Mhm. Und ich vermute ja, dass es da auch irgendwie zwischen Dolph Ziggler, der ja jetzt auf der Face-Seite ist, und ihr nochmal zu irgendeiner Storyline kommt, dass das auseinanderbricht oder so, vielleicht sogar beim Pay-Per-View. Also von daher ist das auch nicht so überraschend. Caitlin kann da aber nicht mithalten, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Also es gab das Normalerweise, Match... Normalerweise, wenn man so sich das anguckt zwischen... Achso, nee, du musst erst tippen. Mhm. Du bist doch mit tippen. Ja, es gab ja das Match zwischen den beiden schon mal bei Payback letzten Monat im Pay-Per-View. Das war übrigens auch ein gar nicht so schlechter Pay-Per-View. Ein sehr schönes Match natürlich zwischen dem zurückkehrenden CM Punk in seinem Hometown und Chris Jericho, und auch das Three Stages of Hell Match fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall, letzten Monat hat AJ den Titel von Caitlin gewonnen. Das ist jetzt das Rematch. Schon letzten Monat war das Dieben-Match gar nicht so schlecht, also fast so das beste Dieben-Match in der WWE seit Jahren, könnte man sagen. Und ich bin wirklich gespannt, was sie dann jetzt bei Money in the Bank so veranstalten. Es gab übrigens sogar mal die Gerüchte, dass die beiden auch ein Ladder-Match haben wollen bei dem Pay-Per-View, dazu ist es jetzt nicht gekommen. Ich tippe auf jeden Fall darauf, dass AJ den Titel behält. Ja, es ist ja eigentlich, wenn man sich das Booking anguckt, müsste man ja meinen, AJ ist hier und Caitlin ist face und... Ja. Normalerweise müsste ja irgendwann Face von dem Heel den Titel gewinnen, aber ich würde auch vermuten, dass ich tippe, dass AJ den Titel behält. Jo. Also ich würde vermuten, dass irgendwie so eine Geschichte zwischen ihr und Dolph Ziggler vielleicht noch kommt und dass dann vielleicht auch wichtig ist, dass sie den Titel hat, dass sie sich dann als stärker darstellen kann. Dolph Ziggler gab es auch noch was sehr Interessantes bei SmackDown, das erzähle ich dann gleich auch noch. Mach mal eben ganz kurz das Fenster zu. Die habe ich mal, diese Caitlin, da habe ich mal irgendwie auf dem YouTube-Channel von WWE irgendwie was gesehen. Ja. Das war ganz sympathisch, also die wirkt so als Person ganz sympathisch, aber als Sprecherin ist sie nicht besonders gut und auch so am Mikrofon ist sie auch nicht so besonders gut. Nee, das hat man auch gemerkt dann. So. Es gab übrigens auch noch eine Szene bei SmackDown, als Vicky, da war dann Vicky auf einmal da, die hat sich wohl ein Ticket gekauft und kam dann aus der ersten Reihe rein. Und, Also nicht Big E, sondern Vicky. Vicky Guerrero, genau. Und dann kam Theodore Long raus und meinte, Vicky, du wurdest doch gefeuert bei Raw. Und bei Raw gab es ja von Stephanie McMahon für Vicky zwei Wörter. Nicht Suck it, wie dann das ganze Publikum erstmal gerufen hat, sondern das von Vince bekannte You're Fired. Und Theodore Long hatte dann nur ein Wort für Vicky, und zwar Security. Und dann wurde Vicky auch wieder herausgeleitet. Wieso, wenn sie ein Ticket hat? Das Ticket hat sie dann übrigens vorher zerrissen. Aus Wut. Von wegen, sie bräuchte kein Ticket und so weiter. So. Weiter geht es. The Miz trifft auf Intercontinental Champion Curtis Axel. Ja, da bin ich ja mit Tippen dran. Also das ist für mich ganz klar, wenn Curtis Axel gewinnt. Wenn Curtis Axel das nicht gewinnt, dann war das eine sehr, sehr kurze Geschichte für ihn. Ja, weil das kann ja normalerweise nicht sein, dass sie ihn mit Themen zusammenpacken und dass er dann sogar irgendwie mal kurz was mit CM Punk zu tun hat und dann verliert er gleich wieder den Titel. Also ich glaube nicht, dass er, ich finde ihn auch so in Matches solide, am Interview, naja, es geht so. Er ist ein guter Mitkader. Mhm. Also ich sehe im Moment noch nicht das Potenzial für Main Event, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, aber für die Midcard ist er ganz gut und ich finde das besser, wenn man ihn jetzt versucht, weiter ein bisschen aufzubauen. Ja, also er ist definitiv kein Main-Eventer und kein Halter eines World-Titles, aber als Intercontinental Champion ist er wirklich sehr gut. Noch dazu hat er Paul Heyman an der Seite, das ist natürlich auch alles andere als verkehrt. Und das wertet den Intercontinental-Titel, finde ich, auch durchaus noch ein bisschen auf, wenn man eine durchaus wichtige Person wie Paul Heyman an der Seite hat. Ja, natürlich gewinnt Curtis Axel hier. Und was ist eigentlich mit The Miz? The Miz hatte zweimal oder einmal, ich weiß gar nicht, hatte ein Match gegen Ryback. Da sah er auch gar nicht so verkehrt aus. Also er ist noch da, aber naja. Und ursprünglich war nicht, wie war denn das? Da war doch Fandango mit mal in irgendwie einem Triple Threat für den Intercontinental-Titel. Da war er verletzt irgendwie. Und jetzt ist er aber in einem Money in the Bank-Match. Wie ist denn das? Ja, aber da kann ich dir nichts zu sagen. Aber ich glaube, der ist da raus aus der Szene. So. Koffer, wenn man den Money in the Bank Koffer hat und dann ist es natürlich Okay, dann schon. wird er nicht gewinnen, aber wenn er im Nee. Match ist, Ja, ich weiß nicht, also nicht an sich schon da hat noch. man die letzten Jahre über immer mal ganz gerne auch ein paar Leute reingepackt, die sonst halt eher nicht so groß auftreten. Das würde ich jetzt nicht zu hoch werten. Ich werde jetzt mal meine T-Shirts hier noch auf dem Wäscheständer hängen. Die werden nämlich nicht gebügelt. Die werde ich jetzt mal falten und in den Schrank tun. Das ist eine ist SmackDown ECW WrestleMania 25th Anniversary Revenge Tour. Das war, ich guck mal gerade hinten drauf. Das war am 16. April 2009 in Köln. Da waren wir bestimmt zusammen in Köln. Das denke ich mal, ja. Also ich habe heute einen. Was habe ich denn heute an? Ich habe. Da ist zum Beispiel hinten noch Wladimir Kozlov drauf. Und ganz groß hinten, der größte hinten ist eigentlich Kennedy. Jetzt gucke ich mal, vorne sind so Big Show, Mark Henry, MVP ist hier noch drauf, Undertaker, Finlay, Shelton Benjamin und Jeff Hardy fliegt hier noch. Das ist, war das die letzte Tour, bevor er nach TNA oder zu TNA geflogen ist. Also ich habe das weiße Raw und ECW Presents WrestleMania Revenge Tour T-Shirt an. Da habe ich vorne drauf John Cena mit dem WWE-Titel. Dann habe ich ganz groß das Gesicht von Bobby Lashley. Dann habe ich hier noch Melina. Und dann habe ich unten noch, glaube ich, Shawn Michaels oder Jeff Hardy. Bin mir nicht sicher. Rückseite kann ich nicht sagen. Ausziehen möchte ich mich jetzt gerade Michael nicht. oder Jeff Hardy ist auch gut. Ja, ich kann es hier so genau erkennen. Es ist halt schwarz auf weiß. Das ist halt dieses besondere T-Shirt. Ich kann dir auch nicht sagen, wer hinten noch drauf ist, ob er dann vielleicht der andere, jeweils andere hinten drauf ist. Ich möchte mich jetzt hier gerade nicht ausziehen. Dafür ist es ein bisschen kalt. So, dann habe ich das zweite T-Shirt. Da will ich mal gucken, ob du anhand des Spruchs auf dem T-Shirt erkennst. Das ist nämlich ein Wrestler, von einem Einzelwrestler, ein T-Shirt. Okay. American by Birth steht vorne und da ist Das so ein A. T-Shirt, ja, brauchst gleich weitermachen. Das T-Shirt habe ich auch. Das ist natürlich von Kurt Angle aus dem Jahre 2005, 2006. Und da ist hinten Angry Bunch. Ja, das ist noch recht gut erhalten. Ja, das habe ich auch. Das ist ein schönes T-Shirt. Das habe ich auch ganz gerne mal an. Heute habe ich an, da habe ich vorhin, als ich draußen meine Leute auch ganz komisch angeguckt, ein Undertaker-T-Shirt. Ja, das kommt immer super. Das sieht auch Nur ganz schön das. komisch aus, weil er ja mitten da auf dem Friedhof steht. Nur das DX-T-Shirt kommt noch besser an, wenn man es denn trägt im Sommer ohne irgendwas drüber. Dann kommt das DX-T-Shirt, wo hinten dann die nackten Hinterteile drauf sind, kommt immer sehr, sehr gut an. Das habe ich nicht, das würde ich ja auch nicht anziehen. Und dann habe ich hier noch ein T-Shirt, das ist auch ein älteres T-Shirt, das ist eigentlich das Beste von John Cena, finde ich. Dieses Hustle, Loyalty and Respect vorne und hinten so dieses große, weiß nicht, was irgendwie wie so ein Bild hier aussieht. Ja, dieses Löwenmäßige, genau. Das habe ich auch, ja. Was ich vielleicht noch einen Ticken besser fand, war damals dieses mit dem Titel unten drauf und The Champ ist hier mit dem Pfeil runter. Aber das. Das hat sich ein bisschen dadurch, dass das jetzt wieder aufgelegt wird. Irgendwie gefiel mir das, als es das erste Mal rauskam, gut. Aber wenn ich das Ja, das jetzt ist jetzt sehe, einfach eine billige aber Nachmache, auch das ist daran, nicht dass ich schön. ihn nicht mehr sehen kann, Ja. gefällt mir das gar nicht irgendwie. Nee, das ist eine billige Nachmache, das ist nicht so schön. Na, mal gucken. Ich werde mir im November, wenn ich in München dann bin, Ja. werde ich mir, glaube ich, ich habe zwar immer noch genug T-Shirts, aber ich glaube, ich werde mir vielleicht mal das Tour-T-Shirt oder so nochmal dazu holen. Jo. So von den Wrestler-T-Shirts, was ich bisher gesehen habe, da ist jetzt nichts dabei, was ich unbedingt haben muss. Wenn wir also nächstes Wochenende schön mit Undertaker-T-Shirt in die Kirche gehen und gehen Mekka beten. Nee, das mache ich nicht. Da ziehe ich vorher was Anständiges an. Außerdem dann werde ich das T-Shirt nicht eine Woche lang tragen. Ja. So, lass es mal weitermachen. Wir haben das World Heavyweight Championship Contract Money in the Bank Ladder Match. Mit 7 Leuten. Und zwar. Das ist jetzt die Smackdown-Variante, ne? Genau, World Heavyweight Championship ist SmackDown. Wir haben Wade Barrett, Cody Rhodes, Damian Sandow, Dean Ambrose, Fandango, Jack Swagger und Antonio Cesaro. Das hast du aber falsch gesagt. Dann sag's richtig. Das heißt ja fahren, dann, go. Ja, er wollte es bei Raw mehrmals sagen und dann wurde er zusammengeschlagen. Ja, das finde ich als Gimmick finde ich das ganz lustig. Ich glaube, der Wrestler ist auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Nur er hat sich noch nicht so ganz ausgereift. Vom Turnbuckle, das sollte er mal lieber lassen. Ich glaube, da wird er sich in 10 Jahren drüber ärgern, wenn er das weiter so viel macht. Ja, ist noch nicht so ganz ausgereift als Wrestler, aber der Charakter ist schon mal super. Ich finde ihn lustig. Also ist eine lustige Aufmunterung, hat aber natürlich keine Chance, das Match zu gewinnen. Ja. So, ja, was tippst du? Also das ist... Bin ich mit Tippen dran oder bist du dran? Du bist dran. Das ist übrigens das Money in the Bank Match, das wirklich fast kaum aufgebaut wurde. Das hat ja seltsamerweise auch nur Heels im Match. Das ist das Nächste, das ist doch das, seltsam. Was wird denn da kritisiert worden ist, weil ja. Hinter wen sollen sich denn jetzt eigentlich die Leute stellen? Wenn sie begeistert für irgendeinen sein wollen, der gewinnt, für wen wollen die sein? Das ist sehr komisch gemacht, ja. Zeigt aber auch, wie momentan die Situation bei SmackDown ist. Ja, wobei die Einzelwrestler an sich sind ja nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht. Ich meine nur so die Verteilung. Ich meine, man hat zu viel. Und dann eigentlich als Face in der Show. Also Christian. Randy Orton. Sheamus. Die sind ja alle in dem anderen. Das Problem ist halt dieser Brand Split. Nee, die sind nicht in dem anderen. Also bei SmackDown sind Christian, Randy Orton, Sheamus schon. Ja, aber die sind in dem anderen Money in the Bank Match, meine ich. Christian, Randy Orton und ich glaube auch Sheamus. Die sind alle in dem, ich nenne es das Raw Money in the Bank Match, aber die sind alle in dem Money in the Bank Match. Ja, das ist schon richtig, aber sie sind halt eigentlich bei SmackDown. Ja, da müssten eigentlich, ja, wie gesagt, diesen Brand Split gibt es halt so in dieser Form nicht mehr. Aber eigentlich, wenn es das noch wäre, dann müssten ja die drei auch zum Beispiel gegen 3 oder 4 andere in dem jetzigen, was wir jetzt gerade besprechen. Da gibt es auch keiner was Interessantes. Das scheint ja eine bewusste Entscheidung zu sein, wirklich alles nur Heels da reinzustecken. Ja, nämlich schon. Ist ja komisch. Ich schwanke ein bisschen zwischen Cesaro und Dean Ambrose. Mhm. Und es ist komisch. Also ich tippe, ja, es fällt mir auch ganz schwer zu tippen, wer es ist. Ich kann mir Dean Ambrose eigentlich mit diesem Koffer gar nicht so gut vorstellen. Ich mich auch nicht. Das ist immer super, wenn man sich jedes Jahr vor Money in the Bank jeden vorstellt, wie er den Koffer in der Hand hat und jedes Mal denkt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist immer, das ist jedes Jahr wieder diese wunderbaren Facetten des Money in the Bank Matches. Also man kann sich alles nicht vorstellen und es muss auf jeden Fall 2 Überraschungen bei diesem Pay-Per-View geben. Es kann gar nicht anders. Weil 2 Money in the Bank Matches gibt, das ist toll an diesem Pay-Per-View. Ja, also, wie gesagt, Dean Ambrose fände ich nicht schlecht. Mhm. Damit The Shield, die ja jetzt schon mit den 2 anderen da im Pre-Match sind, damit The Shield dann doch noch irgendwie so eine richtig herausragende Szene bei dem Pay-Per-View hat. Mhm. Ich kann mir aber vom Bild her, kann ich mir Cesaro mit diesem Death Coulter irgendwie besser mit dem Koffer vorstellen. Oder Jack Swagger. Oder was? Oder Jack Swagger. Nee, Jack Swagger weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe so den Eindruck, Jack Swagger, nachdem er neulich, vor einem halben Jahr oder so, betrunken Auto gefahren ist, ich glaube, der wird erstmal eine ganze Weile wieder nichts bekommen. Er hat ja nicht nur betrunken Auto gefahren, er hatte im Auto ja auch noch Drogen dabei. Das ist ja schon... Ja, das auch noch. Und dann hat er ja auch diesen Fußtritt gegen Dolph Ziggler gemacht, wo Ziggler dann so lange ausgefallen ist. Mhm. Also ich glaube, da wird man im Moment das große Vertrauen nicht haben. Ja, direkt nach der Sache hat man da noch ein bisschen Gnade gehabt, aber ich denke, das ist jetzt wirklich erstmal... Ja. Also wenn man danach gehen würde, bei welchem Titelmatch denn ein gutes Match rauskäme, dann würde ich natürlich sagen Cesaro. Aber es ist ja so Money in the Bank ist ja meistens kein richtig gutes Match, sondern das ist ja irgendwie nur kurze Einwechslung. Auf der anderen Seite gibt es dann danach vielleicht das Match. Nee, ich gehe mal auf Cesaro, weil da würde ich mir ein gutes Titelmatch dann auch vorstellen. Mhm. Der Einbüß gewinnt. Wobei, wer hat denn den SmackDown-Titel? Hat der Rio. Ja. Das passt ja überhaupt nicht, weil das sind ja alles Heels. Ja. Also das ist ja auch blöd. Das passt einfach nicht. Dann würde eigentlich Dean Ambrose besser passen, weil dem... Ja, aber du musst ja auch noch bedenken, es gibt bei dem Pay-Per-View ja auch noch ein Titelmatch mit Del Rio. Er könnte also seinen Titel theoretisch an ein Face verlieren. An Dolph Ziggler. Genau. Dolph Ziggler gegen Cesaro? Das wäre ein super Match. Ja. Da ich gehe mal auf Cesaro. Okay. Nicht einen Zufallstipp, aber einen Überraschungstipp. Mal sehen, ob ich mit diesem Risikotipp irgendwas lande. Ich tippe auf Damien Sandow. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Das kann man sich mit dem Koffer gut vorstellen. Mhm. Da kann ich mir auch schon einige sehr schöne Promos vorstellen. Der ist ja Mikrofon, ist der ja super. Ja, da würden tolle Promos bei rauskommen dann. Aber ich kann ihn mir nicht in einem Titelmatch vorstellen. Also es kann natürlich auch sein, dass er dann einfach ein Jahr lang den Koffer hat und dann dazu lustige Promos hält. Das fände ich auch super. Ja, vielleicht sagt er ja auch, nee, er nimmt den Koffer nicht an, weil er ja total unniveauvoll ist und so. Da hätte ich auch nichts dagegen. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, so riskant ist der Typ gar nicht. Wie gesagt, als Champion kann ich ihn mir nicht vorstellen. Ich würde dann eher tippen, dass er jemand ist, der den Koffer einlöst und das zum Beispiel nicht schafft oder den Titel dann halt sehr, sehr schnell wieder gleich im nächsten Abend bei Raw oder so verliert. Ja. Also unsere beiden Tipps haben so ein gewisses Risiko, aber das ist ja auch das Schöne an Money in the Bank. Ja. So, jetzt kommt das... Die Money in the Bank Matches sind grundsätzlich nicht so einfach zu tippen. Nee, aber immer total spannend. Ich kann mich dran erinnern, ich glaube, ich habe letztes und vorletztes Jahr auch Money in the Bank live geguckt und es mausert die sich gerne mal zu einem der besten Pay-Per-Views des Jahres. Und das kann ja bei dem Publikum auch wieder so werden, weil das ist ja eine Money in the Bank, der unvergessene war ja das in Chicago mit CM Punk. Ja. Und jetzt ist es in Philadelphia, the hometown of ECW. Ja, genau. Und da kommen wir jetzt zu. Das Interessante ist, das erste hieß jetzt World Heavyweight Championship Contract Money in the Bank Ladder Match. Das zweite hat man nicht WWE Championship Contract Money in the Bank Ladder Match genannt, sondern Money in the Bank All Stars. Ja, da sieht man ganz klar die Hackordnung. Ja. Ja, und wir haben hier in diesem Match stehen Randy Orton, Rob Van Dam, CM Punk, Daniel Bryan, Christian und Sheamus. Und ich muss leider anfangen. Ja, Randy Orton glaube ich nicht, nein. Wir müssen mal überlegen, also jetzt hat schon ein... Einige tippen jetzt auf Randy Orton. Er hat ja offensichtlich auch so irgendwie seine Scheidung jetzt, oder was? Ja, er musste erstmal fast 700... Einige sagen, oh, jetzt hat er viel Zeit, jetzt ist er geschieden, geben wir ihm nochmal den Titel. Ja, Randy Orton, da gab es auch ein bisschen Diskussion. Er musste erstmal über 600.000 Dollar an seine Frau überweisen, Scheidungsgeld, und jetzt so jeden Monat 4.500 für das Kind dann Unterhalt und so weiter. Und es kam dann wohl dann auch raus, was Randy Orton so im Monat verdient, und es waren dann 290.000 Dollar, und da gab es aber ziemliche Aufregung im Lockerroom, weil wir wohl normalerweise eher versucht, nicht so offen zu legen, wie viel die einzelnen Superstars verdienen, damit es da keine Diskussionen gibt, dass der eine mehr will und so weiter. Und und viele haben wohl auch gesagt, dass die Zahl auch Blödsinn ist und nicht stimmen kann. Ja, es hieße, also eigentlich verdient keins auch die Topstars, also zum Beispiel John Cena würde nicht mehr als 3 Millionen im Jahr verdienen, und bei Randy Orton wären es dann halt schon 3,5 Millionen, und Randy Orton meinte halt, das wäre wohl ein perfekt kalkulierter, sehr, sehr hochbezahlter Monat, und das wäre nicht immer so, und aber jetzt gibt es halt noch so Diskussionen, wie zum Beispiel, man meint, CM Punk würde wahrscheinlich in seinem nächsten Vertrag dann auch sagen, dass er deutlich mehr Geld haben möchte, weil er wohl weitaus nicht so viel bekommt und so weiter. Hm, kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Im Moment würde ich behaupten, dass, man weiß nicht. Man könnte diskutieren, ob CM Punk nicht sogar mittlerweile hinter John Cena die Nummer 2 ist. Ja, oder ob das würde ich, denke ich, auf jeden Fall sagen. Gibt übrigens noch tippen. Also Randy Orton wird deiner Meinung nach nicht. Nee, ich glaube nicht. Also ich möchte eigentlich erstmal alle SmackDown-Leute ausschalten, weil ich weiß nicht, 2 Koffer bei SmackDown? Nee, das glaube ich nicht. Aber du darfst nicht vergessen, den Brand Split gibt es eigentlich nicht mehr. Nee, aber trotzdem, es ist ja ein WWE Championship und nein. Das behält man schon soweit ein. Die Koffer sind ja auch rot und blau. Das spielt doch eigentlich bei dem Brand Split überhaupt keine Rolle, weil der Rio verteidigt sein genauso gut auch bei Raw und nicht nur bei SmackDown. Ja, aber nee, das macht man nicht. Das Koffer ist rot, Koffer ist blau. Also das hält man schon irgendwo ein. Ich glaube nicht 2 Koffer bei SmackDown. Also Randy Orton... Es ist ja jetzt sogar auch so, dass bei den Live-Touren heißt es ja auch nicht mehr SmackDown oder Raw-Tour. Bei mir ist jetzt auch bei der Ticketcard für München steht auch drauf WWE Live. Es heißen die Touren zwar jetzt WWE Live, aber es wird weiterhin größtenteils Kader Raw oder größtenteils Kader SmackDown sein und man schickt dann halt nur gegebenenfalls mal einen Topstar von jeweils hin und her. Der ist dann halt nicht im November hier, dann in Deutschland. Du wirst dann zum Beispiel John Cena zu sehen bekommen. Stimmt, da war irgendwie so eine Ankündigung. Mhm. Ist vielleicht ganz nett. Obwohl Undertaker wäre besser. Ja. Also Randy Orton, Sheamus und Christian, nee, glaube ich nicht. Daniel Bryan hat bei Raw die finale Szene bekommen am Ende der Sendung. Da hat er dann die Leiter aufgestellt und konnte den Koffer herunterholen und stand da mit dem Koffer da zum Ende von Raw. Deswegen würde ich auch fast bezweifeln, dass man das jetzt beim Pay-Per-View nochmal zu sehen bekommt. Bei SmackDown wollte er das gleiche dann übrigens auch machen. Da kam dann allerdings, also da ging er dann mitten in den Main-Event zwischen Sheamus und Randy Orton rein mit der Leiter und wollte die aufstellen, den Koffer unterholen. Da gab es dann noch ein bisschen Brawl und so weiter und am Ende hat Randy Orton sich bei SmackDown den Koffer geholt. Nee, also Daniel Bryan glaube ich auch fast nicht. Und Rob Van Dam, nein. Ich glaube nicht, dass er so lange da sein wird jetzt. Also meine Wahl, das ist wahrscheinlich noch ein viel größerer Risikotipp als Damian Sandow, aber ich tippe wirklich auf CM Punk. Also die Namen, die ich am häufigsten höre, sind eigentlich Rob Van Dam, weil es in Philadelphia ist. Ja. Und weil man jetzt bei der Raw offensichtlich auch so viele Werbespots für ihn gezeigt hat. Ja, sehr, sehr viele immer mit schönen Momenten. Ich freue mich schon riesig auf die riesige, riesige Reaktion des Publikums zu Rob Van Dam und ich hoffe, das Publikum ist echt gut, weil das wertet so ein, ich denke, der Pay-Per-View wird eh schon recht gut, aber das wertet das dann natürlich noch weiter auf. CM Punk wird in Philadelphia auch sehr beliebt sein. Ja. Und Daniel Bryan wird auch sehr beliebt sein. Es gibt ja einige, die sogar sagen, wahrscheinlich sind CM Punk und Daniel Bryan sogar beliebter als Rob Van Dam in Philadelphia. Mhm. Ich tippe, ich gehe hier sozusagen auf den sicheren Tipp oder den angeblich sicheren Tipp, der wahrscheinlich dann nicht zutrifft, aber dann gehe ich mal das Risiko ein und tippe auf Daniel Bryan. Da gibt es ja diese Pläne dann mit seinem Match gegen John Cena beim SummerSlam. Ja, das wäre ein tolles Match. Aber er gewinnt den Koffer und er löst den dann ein und mit dieser Weak Link Storyline sagt dann, ich werde beweisen, dass ich nicht das Weak Link bin und deshalb werde ich den nicht hinterrücks einlösen, sondern werde vorher bekannt geben, hier bei SummerSlam und dann wird er wahrscheinlich beim SummerSlam nicht gewinnen. Ja, ich bin gespannt, sehr, sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich ein sehr schönes Match werden. Und Rob Van Dam glaube ich nicht als Sieger. Nee, glaube ich auch nicht. Paul Heyman wird auch natürlich auch sehr bejubelt in Philadelphia. Und das wäre natürlich auch eine Sensation. Und das wäre natürlich auch ein super Comeback. Und, aber ich bin mal sehr gespannt darauf, was für eine Form. Ich hab ja teilweise dann noch ein bisschen was, wo er bei TNA war, mitbekommen und ich fand, er hat ziemlich abgebaut. Ja. Bei dem Stil, in dem er wrestelt, da muss er ja ziemlich gut in Geschwindigkeit sein. Und da wollte ich gerade drauf zu reden kommen auch. Ich bin gespannt, in welcher Form sich Rob Van Dam zeigt. Ja. Also ich nehme mal an, er wird gut austrainiert sein und wird auch fit sein. Weil ich glaube, so blöd ist er nicht, dass er das nicht erkennt, dass das so seine letzte Chance ist. Mhm. Aber gegen Geschwindigkeit kannst du nichts machen. Das ist einfach mit dem Alter, nimmt Geschwindigkeit ab. Da kannst du auch nicht gegen trainieren. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr gutes Match werden. Bin sehr gespannt. Also sowas ist natürlich immer extrem spannend. Da freue ich mich dann auch wirklich, dass ich live gucken kann. Das wird eine spannende Sache. Ja. So. World Heavyweight Champion Alberto Del Rio, der beim letzten Payback Pay-Per-View wunderbar auf sehr, sehr gute Weise zum Heel geturnt ist, trifft auf Dolph Ziggler. Es gab eine sehr gute Szene bei SmackDown. Nicht übrigens, nicht wundern, dass ich mehr von SmackDown erzähle. Ich habe SmackDown halt heute geguckt, war schon ein bisschen her. Dann nimmt die Erinnerung halt ab. Es gab eine sehr gute Szene, also Del Rio sollte ein Match gegen Sin Cara haben und Dolph Ziggler wurde vorher von Theodore Long weggeschickt aus der Halle, von wegen Vicky wurde bei Raw gefeuert, das möchte ich jetzt bei mir auch nicht haben. Meine Matches laufen heute vernünftig, ohne Interference, ohne Unterbrechung ab und deshalb hat er Dolph Ziggler dann weggeschickt und dann kam ein Sin Cara rausgerannt, der sofort ganz brutal auf Del Rio losgegangen ist und ihm dann den, jetzt habe ich den Namen von dem Finisher vergessen, das ist wirklich peinlich heute, ich habe echt lange kein Wrestling mehr geguckt. Zigzag? Ja, genau. Den Zigzag hat Sin Cara dann Del Rio verpasst und man hat dann gesehen, nachdem er sich die Klamotte etwas abgerissen hat, das ist Dolph Ziggler. Das war, fand ich, eine sehr gute Szene. Da hatte ich auch wirklich nicht mit gerechnet an der Stelle. Hm. Übrigens, apropos ganz kurz mal am Rande, wo du gerade den Cara erwähnt hast, der hat auch ziemlich abgebaut, ne? Der ist ja nicht mal in einem Money in the Bank Match, nee. Obwohl das ja jetzt gerade für ihn mit seinen Moves ein gutes Match ist. Nee, der ist nicht zu sehen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schade, weil er dann vielleicht nochmal was hätte zeigen können, aber ja. Die hat halt zu lange nicht überzeugt und dann war er halt weg. Ja. Ist schade, aber naja. So, ich muss, glaube ich, tippen, ne? Genau, du bist dran. Dario oder Dolph Ziggler? Also, es fällt mir schwer. Ich finde ja, dieser Heel-Turn von Dolph Ziggler, der ist noch nicht so richtig rund. Das sagen ja auch viele, weil er noch mit AJ und Big E da immer zusammen zu sehen ist. Und Face-Turn natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier so ein Match wird mit so einem komischen Ende. Ich hoffe, dass es alles wunderschön war. Dass es einen Sieger gibt, dass der Rio sein Ziel behält und dass dann irgendwie Big E oder AJ das verursachen, dass es kein richtiges Ende gibt und es deshalb irgendwie zu den Streitigkeiten zwischen Dolph Ziggler und AJ vielleicht sogar kommt. Mhm, das kann sein. Oder Big E. Könnte ich mir vorstellen. Und dass es dann eine Fehde zwischen Dolph Ziggler und Big E. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein unterhaltsames Match. Die Frage ist dann, ob jetzt Dolph Ziggler gewinnt durch eine Disqualifikation. Ja. Und ich also auf Dolph Ziggler als Sieger tippe. Wir tippen ja den Sieger, ne? Wir tippen nicht darauf, wer den Sieger bekommt. Nein, wir tippen den Sieger. Ob durch Disqualification, No-Count, No-Contest, Counter, ist egal. Dann tippe ich auf Dolph Ziggler. Ich nehme an, der gewinnt durch Disqualifikation, weil ist denn das eigentlich? Ne, das könnte ja auch dann umgekehrt genau sein. Wenn jetzt Big E gegen Del Rio einschreitet, dann wird ja Dolph Ziggler disqualifiziert. Das wäre ja eine ganz andere Geschichte dann. Ich tippe auf Del Rio. Okay, gut. Jetzt hattest du gerade Ziggler hier stehen, dann hätte ich Dario getippt, jetzt tippst du Dario, dann bleibe ich jetzt mal bei Ziggler. Es kann in beide Richtungen geschehen und es wird sehr interessant zu sehen sein, in welche Richtung es passiert. Also eigentlich würde ich auch sagen Dario, weil es mehr Sinn macht, aber ich bin nochmal bei Ziggler. Ja. Vielleicht gewinnt er ja auch Clean. Dario gefällt mir aber als Champion gar nicht, ist irgendwie sehr langweilig geworden. Also mir gefällt er als Heel sehr gut, weil das sehr gut bei Payback ausgeführt wurde. Als Champion ist er wirklich etwas fade, ja, da fehlt etwas, das ist schon richtig. Und sein, nicht Manager, aber sein Ringsprecher, stimmt das, dass er jetzt irgendwie 30 Tage wegen Drogen aussetzen muss? Das hatte ich auch gelesen, ja. Das geht doch gar nicht, der ist doch nicht, der hat doch keine Steroide genommen. Also wenn er so aussieht, was hat denn der da genommen? Der hat wahrscheinlich einfach mal zu Spaß eingekifft oder so und dann hat er sich wahrscheinlich entdeckt. Nee, das ist ja, wenn die da ihr komisches Dingens da rauchen. Da kriegen sie ja nur eine Geldstrafe. Da werden sie ja nicht für 30 Tage suspendiert. Suspendiert werden sie ja wirklich für, wenn sie irgendwelche Pillen schlucken oder Spritzen setzen. Mhm. Und das ist ja üblicherweise dann in dem Bereich, wo sie Steroide zum Muskelaufbau. Aber also wenn er da sowas genommen hat, dann sollte er mal den Namen des Präparats bekannt geben, damit jeder weiß, das bringt nichts. Also als Warnung, ja. Genau. Was mir übrigens gerade noch einfällt, wir sollten noch sagen, bei dem Money in the Bank... Also erstens, man kriegt keine Muskeln und zweitens wird man auch noch suspendiert. das Money in the Bank All-Stars Match, das sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, fällt mir gerade noch so ein. Da sind ja jetzt nur 6 Leute drin, denn Kane ist ja jetzt ausgeschieden. Oh ja. Kane ist ja ausgeschieden, nachdem er... Ja. Es gab ja ein wunderbares Debüt bei Raw. Es war von The Wyatt Family. Das war einer der Gründe, weshalb ich mir Raw angeguckt habe. Die waren ja früher bei NXT. Als ich NXT eine Zeit lang regelmäßig geguckt habe, da waren die ziemlich hoch. Mhm. Ja, und dann ging bei Raw auf einmal das Licht aus und dann kamen sie raus zum wunderbaren Theme-Song Broken Out in Love von Mike Krauser und The Reels. Sehr guter Song und dann geht das Licht aus und dann kommt... Das ist ein gutes Lied, ne? Ein sehr gutes Lied, ja. Das gefällt mir auch. Ist das, wo du gerade den nennst? Ist das ein bekannter Künstler? Hat er richtig ganze Alben gemacht oder ist das ein WWE-Künstler? Mir sagt das nichts, aber The Reels klingt fast nach einer Gruppe, die wahrscheinlich schon was raus haben. Ich guck gerade mal ganz kurz bei Amazon. Dann wissen wir das gleich. Ich weiß leider, weißt du, wie der Dicke, der Husky Harris, weißt du, welchen Namen die dem jetzt gegeben haben? Bray Wyatt. Bray Wyatt, okay. Und dann kam Bray Wyatt in seinem wunderbaren Hawaii-Hemd und dem, dem Hut raus und das war ganz toll gemacht. Ich fand, dieser Entrance hatte was von dem Undertaker-Entrance, weil der auch einfach so besonders war. Die hatten dann nur so eine Lampe, wie man die halt beim Zelten oder halt in der Wildnis benutzt. Ja, das war super. Und nur mit der Lampe, mit dem Licht der Lampe sind sie dann zum Ring gegangen. Er hat sich dann in so einen Holzstuhl gesetzt, der da vorne stand. In diese, ja genau, diese tollen Schaukelstühle, die man in, bei alten Leuten gerne nochmal vorfindet. Und, ich hab so einen auch zu Hause. Ja, ehrlich? Ja, so wie alte Leute halt. Achso, natürlich. Nein. Das ist schade, ich war letztens bei Verwandten meiner Freundin. Als, und als ich zur Untermiete woanders gewohnt habe, in Hannover, ja, da gab es, das war ja möbliert dann das Zimmer, was ich hatte, und in dem möblierten Zimmer gab es einen Schaukelstuhl. Und der war schön. Ja, ich war da drin gesessen und gelesen. Ich war vor ein paar Tagen. Aber da war ich noch wirklich alt. Ich war vor ein paar Tagen bei Verwandten von meiner Freundin. Die hatten auch so einen Schaukelstuhl im Flur stehen und als ich dann auf jemanden warten musste, habe ich mich da auch erstmal ganz schnell reingesetzt und habe erstmal eine Runde geschaukelt. Das ist angenehm, ne? Das ist wunderbar. Das Schönste, was es gibt. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich alt bin, also in 2 Jahren, dass ich dann auch so einen habe. Ich werde mal gerade bei Amazon gucken, ob man da einen Schaukelstuhl bestellen kann. Kann man bestimmt, aber guck mal erstmal nach diesem Musiker, wie ist das mit The Reels? Ich habe bei Amazon The Reels nicht gefunden, also unter Umständen ist es doch ein Erzeugnis von der WWE. Mhm. Ja, ein Schaukelstuhl? Wir wollen keinen Schaukelfair, wir wollen Schaukelstuhl, was haben wir denn hier? Ja, so 80 bis 120 Euro, da kriegt man schon mal feine Sachen. Bestell doch schon mal was. Ja, das würde ich auch sagen, hier ein Alu-Schaukelstuhl, Aluminium-Kunststoffgewebe, 75 Bewertung, 4 Sterne Durchschnitt. 119 Euro, wenn ich jetzt bestelle, ist es Dienstag da, klingt auch super. Ja. Da gehen wir doch erstmal auf One-Click. Nee, auf jeden Fall, und dann saß Bray Wyatt da im... Bray Wyatt. Ja, Bray Wyatt, jetzt total durcheinander. Bray Wyatt da in seinem Schaukelstuhl, hat das Licht ausgepustet, dann ging das Hallenlicht an und die beiden anderen, wir werden auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr noch rausfinden, wie sie denn alle heißen und wer ist. Haben dann erstmal ordentlich auf Kane eingeprügelt und haben dann so eine Art Concerto mit ihm ausgeführt. Haben Kane mit dem Kopf auf eine Ringtreppe gelegt und mit der anderen Ringtreppe darauf geschlagen. Das sah ganz interessant aus. Und damit ist Kane ausgeschieden. Es gab dann erst noch so Gerüchte, dass jemand anderes reinkommt. Ich hatte dann so Namen wie Great Khali gelesen oder eine Legende und hatte schon gehofft, dass es nicht Great Khali ist und irgendwas Interessantes. Aber jetzt hat man sich anscheinend darauf geeinigt, es einfach bei 6 Leuten zu lassen. Ja, wobei die letzte Nachricht, die offiziell auf WWE.com stand, war ja, es ist noch nicht klar, da war irgendwie so ein Spruch zur Pressezeit, als der Artikel dann veröffentlicht war, war noch nicht klar, ob noch jemand nachrückt oder ob es einfach bei 6 Leuten bleibt. Also das klingt ja eher danach, dass man noch beim Pay-Per-View eine Überraschung versucht. Ich gucke gerade hier auch mal auf dem Artikel hier, Kane's injury keeps him out of money in the bank, blabiblub. Okay. Oder müsste irgendwie so ein Satz at press time? Hier steht, as of Friday, WWE.com was unable to find out if a replacement will be named, but here are some potential superstars who might be able to fill the void. Dann sind die Namen hier aufgeführt. The Great Khali. Big Show. Ja, okay. Kofi Kingston. Oh, das wär ganz nett. Ja, das wäre gut. WWE Legend. Could Raw General Manager Brad Maddox look to make an impact in his new role as early as a Sunday? Bigger name, WWE Legend. Oder auch No One. Die haben mir wirklich No One aufgeführt. Soll ich dir übrigens... Das ist ein bestimmt ein gutes Gimmick. Soll ich dir übrigens... Es gibt hier ein Bild bei WWE-Legenden, ne? Soll ich dir mal sagen, was für WWE-Legenden auf diesem Bild sind? Nein, ja. Soll ich dir... Also einmal Mick Foley, ne? Das ist ja noch okay. Aber dann wird das. Nee, die werden das alle nicht. Dann ist hier aufgeführt auf dem Bild Stone Cold Steve Austin. Ja, super. Dann ist aufgeführt Hulk Hogan. Ja, das ist gut. Und dann ist als letztes noch aufgeführt der Ultimate Warrior. Jawoll. Der heißt ja jetzt, der hat sich ja, ich finde das ja toll. Also, wir könnten ja eigentlich mal eine eigene Sendung nur über den Warrior machen. Der hat sich ja legal seinen Namen ändern lassen. Ne? In welchen? Der heißt wirklich jetzt offiziell Warrior. Nicht Warrior, sondern Warrior. Das ist kein Scherz. Kein Scherz. Kannst du googeln. Oder gibst du mal in Wikipedia Ultimate Warrior ein und dann steht da, he has legally changed his name to Warrior. Ich glaube, der hat das gemacht, um sich irgendwie diese Streitigkeiten um den Namen mit WWE, damit er da in einer besseren Position ist, damit er weiterhin Merchandise verkaufen kann als Ultimate Warrior oder Warrior und WWE da nicht gegen angehen kann. Aber jetzt stell dir mal vor, das heißt ja übersetzt Krieger, du würdest jetzt sagen, noch, mein alter Name gefällt mir nicht mehr, ich gehe mal zum Amt und sag mal, ich möchte jetzt in Krieger umbenannt werden. Und die machen das. Dann sagst du zu Hause Bescheid. Liebe Leute, ich glaube, in Deutschland würden sie definitiv nein sagen. Sie nennen Krieger. Ja. Sie können meinen alten Namen vergessen. Hier ist mein neuer Personalausweis. Thomas nennt sich dann demnächst nur noch... haben sie durchgestrichen, stattdessen steht da nur noch Krieger. Ja, Thomas heißt dann demnächst einfach nur noch König oder Chef. Ja, das ist ja heute schon so. Achso, ja, stimmt. Das ist ja heute schon so. Ja, das ist, aber das ist schon... also wir können mal eine eigene Sendung nur über den Warrior machen. Der hat ja ganz eigene so Ansichten auch. Also man muss auch nur 4 Stunden nachts schlafen. Und wenn man dann um 3 Uhr morgens aufgestanden ist, um 4 muss man schon im Fitnessstudio sein. Die ersten 2 Stunden Muskelaufbau. Ich sag mal so, um 1:30 muss ich heute auch aufstehen. Ne? Ja, dann direkt danach gleich ins Fitnessstudio zum Muskelaufbau. Nee, da muss ich ja mal in die Bank kommen. Ist ja auch ein großer Vertreter, dass auch wenn man sich schwer verletzt hat, dass man trotzdem weiter trainiert, auch wenn dadurch noch die Verletzung noch schlimmer wird. Und komm, wenn das Bein gebrochen ist, nochmal nachtreten, du. Ja, also ich habe auch schon tolle so Videos, der hat ja auch seinen eigenen YouTube-Kanal Videos gesehen, was er da für Blödsinn erzählt hat in Interviews. Voll der Guru wahrscheinlich, naja. So, wir haben noch ein Match. Sind wir da jetzt draufgekommen? Achso, der Warrior ist der Überraschungsgast vom Money in the Bank. Ich habe aus Versehen die Karte hier geschlossen und jetzt habe ich den Schaukelstuhl hier offen. Muss ich gerade mal zurück. Es gibt auch einige, die sagen, es könnte auch sein, dass einfach der Bray Wyatt quasi als Überraschungsteilnehmer an dem Match käme. Das fände ich nicht so gut. Nee, das macht voll keinen Sinn. Weißt du, du verletzt jemanden und dann kommst du dann in den Platz. Weißt du, das mache ich jetzt immer. Ja, vor allen Dingen das. Und wenn er dann nicht gewinnt, und ich glaube nicht, dass er jemand ist, der das gewinnt, hat er bei dem ersten Match, was er hat, gleich nicht gewonnen. Und das muss nicht sein. Das wäre nicht so gut. Also es wäre cool, wenn irgendwie die Wyatt Family irgendwie auftauchen würde bei diesem Pay-Per-View, weil ich wüsste auch nicht wo. Ja, das... Im Intercontinental-Titel-Match vielleicht? Zum jetzigen Zeitpunkt des Aufbaus finde ich das auch okay, wenn sie nicht auftauchen, wenn sie stattdessen bei Raw auftauchen. Man darf ja nicht vergessen, noch ist es okay. Die Leute gucken Raw, die Pay-Per-Views gucken nicht so viele Leute. Ja. Was mir ein bisschen Sorge macht, dieser eine von der Family, dieser mit diesem Overall, der mit der Glatze, der ganz lange, der ist ja wrestlerisch wirklich, das siehst du schon bei den wenigen Szenen, der ist doch schon ziemlich überfordert. Also der hat auch nicht viel Erfahrung. Und der andere da in diesem, der einfach nur in Jeans und Unterhemd da auftritt, der ist schon lange in der Independent-Szene. Also der hat Erfahrung, der weiß noch, wie man wrestelt. Ja, ich meine, das ist ja das Gute, wenn man 3 Leute hat, dann kann halt einer immer mal an der Seite stehen. Den langen, dass wir den als Tag-Team-Wrestler haben und dass er möglichst nur wenig Szenen im Ring hat. Ja, genau. So, dann haben wir den Main-Event noch, WWE Championship, beziehungsweise WWE Champion John Cena trifft auf Mark Henry. Da gab es ein Face-Off bei Raw, das war interessanterweise... Noch bevor die erste Dreiviertelstunde vorbei war, glaube ich. Oder vielleicht gerade da. Sehr, sehr früh auf jeden Fall in der Sendung. Da standen sie dann beide im Ring gegenüber, weil Mark Henry wollte wohl mit John Cena ein paar ernste Worte sprechen. Er meinte John Cena, Mark Henry gesprochen wird jetzt nicht. Und er hat sich dann erstmal ausgezogen und meinte, komm, Henry, wenn du was willst, dann komm doch. Und dann hat, beziehungsweise ich glaube, Mark Henry meinte, er überschreitet heute nicht die Linie. Und dann hat Cena erstmal die Linie mit dem Fuß aufgemalt im Ring und meinte, komm, Mark Henry überschreite doch die Linie, und Mark Henry meinte, du willst, dass ich die Linie überschreite? Dann meinte er, nee, ich werde hier heute nicht die Linie übertreiben. Er meinte noch irgendwas, irgendein Wortspiel kam da noch mit Money und Money in the Bank. Er wird heute kein Geld ausgeben oder wird sich heute nicht verkaufen. Es sah dann so aus, als würde er zurückgehen. Dann kam er allerdings angerannt. Man sagt, Cena wollte zu seinem Titelgürtel greifen, wollte damit zuschlagen. Mark Henry hat den aber erstmal ausgenockt ordentlich. Ja, und dann lag da John Cena und Mark Henry stand da ziemlich erfolgreich gegenüber und drüber. Und ja, da sah Mark Henry, also zwar erstmal, es klang jetzt nicht allzu spektakulär jetzt nacherzählt, aber es war ein gutes Segment. Hat mir gefallen. Und Mark Henry sah jetzt sehr, sehr stark aus. Cena wirkte jetzt schon fast wie so ein kleiner Feigling, wie er dann auf einmal ganz schnell jetzt auch zum Titelgürtel greifen wollte. Erst noch gesagt hat, komm, hol dir was, wenn du was willst, und dann greift er erst noch zum Titelgürtel als Hilfe. Ja, Cena hier so ein bisschen derjenige, der sich irgendwie nicht so ganz in das traut, was er dann vorher gesagt hat. Also Cena wirkt hier etwas schlecht, was natürlich darauf hinweisen lässt, dass Cena gewinnt, und ich tippe natürlich auch ganz klar auf Cena. Wobei viele sagen, und ich habe auch gelesen, bei den Sportwettbüros, da ist wohl Mark Henry jetzt so ein ganz großer Favorit. Bei mir nicht. Ja, das ist ja, weiß ich auch nicht. Definitiv nicht bei mir. Also ich würde Mark Henry einfach absolut, ich finde, der hat es total verdient. Der ist seit Ewigkeiten bei der WWE und hat eigentlich nie großartig was verbrochen. Da können sie ihm eigentlich jetzt als zum Ende hin auch nochmal den Titel geben. Mark Henry meinte ja auch selber, nach, ich glaube, 17 Jahren als Krönung holt er sich jetzt den Titel, und Cena meinte dann auch noch, Mark Henry, du wirst am Sonntag nach 17 Jahren ohne irgendwas, ohne irgendeine Errungenschaft die Liga verlassen. Ja, also ich, wie gesagt, ich tippe auch auf John Cena. Ich glaube, Mark Henry, also ich fand zum Beispiel dieses erste Promo, als er erst so getan hat, als wenn er in den Ruhestand tritt. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hab ich. Mhm. Das fand ich super. Und jetzt so in den Promos finde ich ihn auch super, aber ich muss auch dann sagen, wenn ich mir Mark Henry als Champion vorstelle, die Matches von Mark Henry, die letzten, die ich gesehen habe, die waren alle ziemlich grottig. Mhm. Die waren nicht so richtig toll, also als Champion mit dem Gürtel so mächtig rumlaufen und Promos halten, da passt er gut, aber wenn es dann um das eigentliche Match geht, finde ich das nicht so prall. Ja, Mark Henry ist kein guter Wrestler. Obwohl Cena auch nicht herausragend ist dann immer noch die bessere Wahl. Mhm. Mark Henry ist kein guter Wrestler, aber Mark Henry ist ein fantastischer Heel. Und wenn ich mich mal daran zurückerinnere, als Mark Henry 2006 noch, als dann den Brand Split noch wirklich strikt gab, als er dann bei SmackDown World Champion war und dann all die Matches gegen Kurt Angle hatte. Kurt Angle ist natürlich noch eine ganz andere Größe, aber das fand ich doch einen ganz unterhaltsamen Title Run. Und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass Mark Henry jetzt den Titel gibt, weil das jetzt irgendwie auch so dieses Jahr ist, in dem Cena alles gewinnen soll. Aber ich denke, Mark Henry wird man vielleicht irgendwann zumindest noch den World Title noch einmal geben, bevor er dann abdankt und weg ist. Ja, ich weiß nicht, wie lange er noch dabei ist. Ich glaube nicht mehr Ewigkeiten. Ich glaube, es neigt sich also langsam in den Sinn. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er vielleicht noch 2 Jahre oder so dabei ist. Das, ja, das könnte sein. Ich denke schon, dass man, wenn man gesehen hat bei CM Punk, dass das richtig was bringt, wenn man die Titel lange hält. Schon, dass Cena den mindestens bis zur nächsten WrestleMania den Titel auch behalten wird. Denke ich auch, ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde zum Beispiel da diese Storyline mit Daniel Bryan, fände ich auch nicht schlecht, wenn Daniel Bryan dann auch wirklich einen Titel bekommt, aber... Das wäre toll, aber... Also ich sehe da schwarz, also ich denke tatsächlich bis WrestleMania wird Cena den Titel behalten, ja. Und dann je nachdem, wer da als Gegner kommt, hat man dann auch die Chance, das wirklich aufzubauen. Mhm. Weil man dann sagt, Mensch, jetzt nach einem Jahr, da müsste doch mal jemand kommen, der Cena vielleicht den Titel streichen könnte. Daniel Bryan als WWE Champion sehe ich auch nicht. Definitiv nicht. Mark Henry sehe ich auch nicht. Jedenfalls im Moment nicht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht allzu stark. Ich sehe im Moment niemand anderen als John Cena. Ich sehe im Moment auch übrigens CM Punk nicht. CM Punk, muss man sagen, ist ja doch nach seiner Rückkehr, hat ja doch ganz schön auch abgebaut körperlich. Der sieht ja fast im Vergleich zu den anderen ein bisschen schmächtig aus. Ne? Also ich sehe ja auch CM Punk momentan nicht im Titelbild, was ein bisschen problematisch ist, weil irgendwie muss man da ja jetzt mit Cena auch noch die Zeit gefüllt bekommen, und man kann ja nicht jeden Pay-Per-View sagen, Cena gewinnt, ist klar, Cena gewinnt, klar. Tja, im Moment sieht's so aus. Ja, da muss man noch gucken. Also ich meine, jetzt nochmal am Ende der ganzen Card zum Pay-Per-View, es wird total spannend. Money in the Bank ist immer total spannend. Ich bin total gespannt, wer die Money in the Bank Titel, Money in the Bank Koffer bekommen. Die anderen Matches werden wahrscheinlich Wrestlers auch alle ganz nett werden, beziehungsweise nett bis recht gut, ja, okay. Y2J Ryback vielleicht nicht super, Cena Henry vielleicht nicht super. Aber ich mache mir da keine großen Gedanken. Ich glaube, das wird ein guter Pay-Per-View. Ich freue mich. Ich dass die Matches teilweise gar nicht so herausragend sind. Mhm. Es geht viel auch so um die Spannung. Einzelmatches, aber die Money in the Bank, die holst du mal raus. Weil wenn du mal auf die Einzelmatches guckst, da ist ein Dieven-Match, das wird für ein Dieven-Match wahrscheinlich okay, aber für ein Wrestling-Match jetzt auch nichts Herausragendes. Dann wird Cena gegen Mark Henry wird wahrscheinlich nicht besonders herausragend. Ich glaube auch, dass Miss gegen Curtis Axel wird okay, aber das wird jetzt kein großes Pay-Per-View-Match werden. Chris Jericho, Ryback wird auch nur okay. Ich denke mal, die Matches werden... Das ist nicht okay, aber das heißt, das Entscheidende sind eigentlich die Money in the Bank-Matches. Ja, also ich denke... Ich denke, dass der Pay-Per-View Matches haben wird, dass wir durchweg sagen, Match war gut, war nichts, was jetzt irgendwie ganz tief im Keller war. Da können wir gut mit leben. Das war unterhaltsam. Und dass dann diese zwei, drei Matches herausstechen. Ich denke, so ist das. Das ist auch eigentlich am sinnvollsten bei einem Pay-Per-View, dass man sagt, Matches sind durchweg auf einer guten Qualität und dann gibt es so ein, zwei Sachen, wo man sich dann später noch besonders dran. Ja, ich finde, das ist so das Sinnvollste beim Pay-Per-View. Man kann, wenn man alle Matches so richtig gut macht, dann fallen später irgendwie Matches aus dem Gedächtnis weg, die eigentlich total gut waren. Das ist eigentlich nicht allzu... Aber wobei, ich hab ja neulich wieder ich gucke ja dann auf diesem einen YouTube-Channel, gibt es ja mal die New Japan Pay-Per-Views. Mhm. Und die Shows, die sind ja im Moment, das ist ja die mit Abstand im Moment herausragendste Liga. Ich bin da ja nur aufmerksam drauf geworden, weil der Dave Meltzer dann mal so von geschwärmt hat. Ja. Und vor einem Monat hatten die wieder eine Show, ich glaube Dominion oder so hieß die. Da war ja fast ein Match besser als das andere und der Pay-Per-View im Ganzen sensationell und auch der Hauptkampf, obwohl alle Matches davor schon so gut waren, der konnte richtig dann mithalten und die haben ja dann auch mal Zeit. So ein Hauptkampf hat ja immer mindestens eine halbe Stunde, manchmal 40 Minuten. Das ist alles sensationell. Also es geht ja auch schon. Mhm. Ja, ich hab da noch nie was aus Japan geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da nicht so überzeugt von. Es ist am Anfang ja auch gewöhnungsbedürftig, weil man hat natürlich den japanischen Kommentar, was ich aber super finde, immer Ei. Das der ist eine, schon immer Ding für sich, ja. Immer an dieses Ei heißt irgendwie ja oder so, der sagt immer ja, es ist immer ehrlich, Ei, und man hört aber an der Tonhöhe, hört man ungefähr, wie gerade so die Dramatik in dem Mensch ist, Ei. Also das ist das Einzige, was ich verstehe, sonst verstehe ich, also ist dann schon gewöhnungsbedürftig und wenn ich nicht durch den Wrestling Observer so ein bisschen wüsste, wer jetzt was ist, dann wäre es auch schwierig. Obwohl ich da auch schon Matches gesehen habe, wo ich mich jetzt nicht an Namen erinnert hatte. Die waren so gut, da wusste ich sofort, wer Heel ist, wer Face ist. Okay. Und das war wirklich sensationell. Mhm. Ja, ich glaube, ich bleibe erstmal lieber bei meinen Mainstream-Sachen hier. Ja, ich habe auch überlegt. Die Interviews sind meistens auch sehr lange. Also, das kann schon sein, dass die mal 4 Stunden gehen oder so. Also, das ist nicht für jedermann. Das Richtige. Ich denke, ich werde jetzt auch bald vielleicht mal wieder ein bisschen in TNA reingucken. Die haben ja jetzt auch nur wenige Pay-Per-Views noch und immer diese One-Night-Only-Sachen. Da gab es zum Beispiel One-Night-Only Hardcore Justice 2. Das werde ich mir dann vielleicht mal angucken. Wobei, das soll ziemlich schlecht gewesen sein. Also habe ich die Berichte darüber gelesen und das war wohl nicht viel. Naja, kannst du mir mal angucken. So, was ich noch und sagen wollte. Was ich noch sagen wollte. Zum Ende kommen. Ja, ich wollte noch ein bisschen was hier, eine Kleinigkeit. Und zwar hat Silver Vision vor ein paar Wochen zugemacht, weil die WWE-DVDs einen neuen Partner haben. Ich glaube, Fremantle Media nennt sich der neue Partner. Bringen die überhaupt noch neue DVDs? Ja, ja, klar. Pay-Per-View-Events aus? Klar, machen die alles noch. Haufenweise. Naja, auf jeden Fall, Silver Vision hat zugemacht. Deshalb haben die versucht, ihr Lager möglichst leer zu bekommen und hatten deswegen DVDs im Internet über deren Website sehr günstig im Angebot. Deshalb habe ich da mal ordentlich zugelangt und habe für 45 € 9 DVDs bestellt. Eieieiei. Ja, ich dachte mir so, komm, letzte Chance, dass du bekommst. Ich habe jetzt nur noch 2 DVDs, die ich leider nicht bekommen habe. Einmal das Chris Jericho DVDs und das CM Punk DVDs. Ansonsten habe ich hier nochmal gut zugelangt. Ich würde das gerne mal ganz kurz durchgehen. Ja, mach mal. Und zwar habe ich das DVD-Set, habe ich auch schon mal angefangen. Das Ladder Match 2 DVD-Set. Da habe ich ja schon das erste DVD-Set von hier liegen, das gefiel mir ganz gut. Und da dachte ich, komm, dann machen wir das zweite auch mit. Das zweite ist in dem Sinne ganz interessant. Im ersten waren all diese bekannten Ladder-Matches drauf und dann auf dem zweiten sind viele so Ladder-Matches von Raw-Ausgaben, Smackdown-Ausgaben, die man so noch nicht gesehen hat. Also das sind jetzt eher so unbekanntere Matches. WWE oder sind da auch welche zum Beispiel aus der WCW-Zeit mit drauf? Da sind auch Matches aus der WCW-Zeit drauf. Oh, das ist immer gut. Mhm. Das ist ja, die WCW-Zeit gucke ich mir ja fast lieber an, einfach weil man das Kellner sieht und weil ich da ja früher dann immer die Pay-Per-Views, die Silvesternacht, die haben ja mal Silvester 2 oder 3 Pay-Per-Views hintereinander gezeigt, die habe ich immer gerne auf DSS geguckt. Ja, hier kommt auch nachher noch was ganz Tolles für dich, was du wahrscheinlich auch, also ich würde dir die DVDs doch gerne immer mal hinterlegen, wenn du mal wieder in Emden bist zum Gucken. Mhm. Schenken würde ich sie dir jetzt nicht unbedingt, aber hinterlegen immer gerne. Geburtstag vielleicht. So, dann habe ich noch das, also es sind alles 3 DVD-Sets. Dann habe ich noch Shawn Michaels, My Journey. Ja, also Shawn Michaels Matches sind ja mal gut. Also ja, eben. Kann man, ist da eine also Doku ja, mit dabei? Nee, also ich habe ja schon das eine DVD-Set von Shawn Michaels mit der Doku. Dieses Heartbreak-Dingens da ist ja die Doku, glaube ich, mit dabei. Ja, genau. Das habe ich ja mal hier auch schon stehen und dachte ich mir, nimmst du nochmal eins mit Matches. Shawn Michaels finde ich super. Gute Matches. Da macht man nichts verkehrt. Ist aber nee. Wahrscheinlich, die kenne ich wahrscheinlich alle, eben. Die Matches. So, dann habe ich noch das DVD-Set von King of the Ring. Oh, das ist bestimmt gut. Das ist bestimmt auch eines meiner Lieblingsmatches zwischen Kurt Angle und Shane McMahon. Das ist da drauf und ich war richtig froh, dass ich das Match jetzt auch endlich auf DVD hier zu Hause liegen habe. Und dann sind einige sehr interessante Matches drauf. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn die dann mal in den DVD-Player kommt. Und wenn ich sind nicht heute... Da sind Auswahl-Matches aus King of the Ring oder sind da auch teilweise dann mit den Geschichten von dem Turnier? Es sind Auswahlmatches. Ich weiß nicht, ob vor den Matches vielleicht kurz was dazu erzählt wird. Das kann natürlich immer sein. Ist irgendwie so eine Moderation mit dabei. Ne? Das kann sein, das weiß ich nicht. So, also ich habe bisher nur was. Das bekannte Stone Cold Steve Austin Promo mit drauf. Ja, ich habe wie gesagt bisher nur das Ladder Match DVD Set ein bisschen geguckt. So, dann habe ich noch The True Story of WrestleMania mit einer DVD-Dokumentation und 2 DVD-Matches. Ich glaube, die Dokumentation, hatten wir beide mal gesagt, würde uns sehr interessieren. Ja, die würde mich auch wirklich interessieren. Ja, die habe ich jetzt. Ja. Dann habe ich noch The Story of Edge, 3 DVD-Sets zu Edge mit einer DVD-Dokumentation auch. Mhm. Ja, die Matches, die kenne ich alle, aber vermute ich, dass ich die fast alle... Ja, die würde ich wahrscheinlich auch, dann wäre ich auch... Aber die Doku würde mich auch halten. Also einige der Matches kenne ich dann auch alle, aber... Es ist als Paket so zusammen auf einem DVD nochmal ganz nett und vor allem die Doku auch sehr interessant. Was sind da hinten auch welche von den bekannten Table Letter Chair Matches wieder mit drauf? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil ich mir jetzt nur meine Order History auf Silvervision angucke, weil die DVDs halt noch drüben hier liegen. Also. Müssten wir dann nachher noch eben privat klären. So, was interessantes für dich: 3 DVD-Sets, WCW, Clash of the Champions. Ja, das kann nur gut sein, aber ob das für dich was ist, aber du lernst dann auch mal ein bisschen Geschichte. Clash of the Champions war ja eine der ganz großen Veranstaltungen. War das nicht sogar die gegen WrestleMania 4 haben die, glaube ich, damals als Konkurrenz Clash of the Champions gemacht? Mhm. In Chicago, glaube ich, und haben das quasi live im frei empfangbaren Fernsehen als Gegengewicht zum WWE-Pay-Per-View, glaube ich, gebracht. Was lief besser? Was lief besser? Da bestimmt in der Doku berichten. Also da würde ich gerne mal reingucken. Ja, gerne. Also du musst nur sagen, was du gerne mal reingucken würdest, dann kann ich dir das gerne alles mal hinterlegen, dass du mal, wenn du wieder ein bisschen länger in Emden bist, da gerne mal ein bisschen gucken kannst. Ja. So, dann habe ich noch The Deadliest Matches of The Undertaker. Das ist nochmal ein DVD-Set, da sind sehr außergewöhnlich. Da ist zum Beispiel... Das sind diese Gimmick-Matches. Ja, genau, die außergewöhnlichen Matches von Undertaker. Zum Beispiel Alive und solche Geschichten. Ja, Ballroom Brawl und Bodybag-Match und solche lustigen Sachen. Da dachte ich, komm, das musst du haben. Ja, ja. Ich hab ja auch ein Undertaker-T-Shirt an. Ja, passt doch. Wobei die DVD nicht rot, sondern mehr so im Lila-Ton gehalten ist. Dann habe ich ein 3-DVD-Set False Count Anywhere. Ganz viel No Disqualification und solche Matches. Das sagt mir nichts. Nee, sowas gucke ich ja auch immer ganz gerne mal. Und dann habe ich noch zuletzt, da ist auch noch mal eine Dokumentation drauf, Randy Orton, The Evolution of a Predator. Ja, die Doku würde mich interessieren, die Matches. Also Randy Orton ist so ganz komisch, da habe ich irgendwie so eine gemischte Einstellung. Ja, Randy Orton muss Lust haben, also wenn er Lust hat, ist er wirklich gut, und wenn er keine Lust hat, ist er grottenschlecht. Ja, nicht mal das. Also wenn er keine Lust hat, ist er einfach nur Spur zu seinem Programm runter. Technisch ist er trotzdem sehr gut. Da kann man nichts gegen sagen, aber dann wirkt das so Das ist dann halt immer das Gleiche, ne? Und das finde ich so schade, weil der technisch halt so herausragend ist. Ja. Aber gut, aber die Doku, obwohl, das sagt mir noch was, habe ich denn die Doku nicht schon mal gesehen? Kann ja nicht. Nee, kann ja nicht. Nee, eigentlich nicht. Diese Dokus, die gibt's nicht auf YouTube oder so, ne? Nee, eher nicht. Nee, dann habe ich das, dann verwechsel ich das. Ach, stimmt, ich glaube in der Dusty Rhodes DVD taucht er da nicht auch mit auf, weil der Dusty Rhodes irgendwas mit dem Bob Orton zu tun hat. Das kann sein, dass ich da nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das kann sein. Naja, auf jeden Fall einiges, wo ich sehr gespannt drauf bin. Also wenn ich heute Nacht nicht ein Pay-Per-View gucken würde, würde ich mir heute Abend vielleicht noch eine DVD reinschieben. So wird es wahrscheinlich eher irgendein Film. Aber ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das ist natürlich eine Menge Zeug zu gucken. Ja, genau. Da hast du jetzt erstmal über Wochen mit zu tun. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, also möchtest, zum Ende kommen? Ja, möchtest du auch noch ein paar Worte zu Money in the Bank verlieren? Freust du dich? Bist du gespannt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ich freue mich auch. Mhm. Ich gucke ja im Moment auch nicht so viel Wrestling, deshalb finde ich dann auch Pay-Per-View mal wieder sehr, sehr interessant. Aber ich verfolge das halt, ne? Mhm. Also ich im Moment ist es ja. Hast so, du eigentlich noch Figure 4 und so weiter? Aber mehr nicht? New Japan gucke und ich höre halt immer noch meine Podcasts. Ja, da bin ich immer sehr gut auf dem laufenden Stand. Figure 4 hast du noch abonniert. Habe ich wieder abonniert. Mhm. Habe ich ja eigentlich immer. Ich habe dann immer mal eine Pause von 2 Monaten dazwischen und dann sage ich, ach komm. Und das lohnt sich auch. Aber ich höre ich hör nicht alle Podcasts. Also ich höre schon ausgewählt. Also zum Beispiel diese Brian und Winnie Podcasts, die höre ich nur manchmal. Die sind ja mehr lustig, nicht so informativ, aber die Podcasts mit Dave Meltzer, die höre ich zum Beispiel grundsätzlich alle. Oder den Podcast, den es alle 14 Tage mit Glenn Storm gibt, den höre ich auch immer grundsätzlich. Mhm. Aber also so, dass ich dann auch Wochen habe, wo ich nur 3 oder 4 davon in der Woche höre. Aber dadurch bin ich dann halt immer auf dem aktuellen Stand. Aber so vom Gucken bis auf, dass ich mir von den Shows ab und zu halt da auf dieser einen Seite diese Videos angucke, gucke ich sonst im Moment nicht so viel. Außer ich gucke einen 4-stündigen New Japan Pay-Per-View auf YouTube. Ja, ich möchte jetzt wieder so ein bisschen anfangen, ein bisschen aktiver zu gucken. Ja. Ja. Ich muss mich auch vorbereiten. Im November gehe ich ja mal endlich wieder zum Live und da muss ich sagen, da freue ich mich richtig drauf schon. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also als wir letztes Mal beim Wrestling waren, waren auch sehr, sehr gut. Und die WWE hat jetzt vor allem auch sehr viel, sehr, sehr umgelegt. Viel so halt auch jetzt so mit dem Bildschirm, dass man mal ein bisschen Video dabei hat und dass es jetzt auch mehr so ein bisschen kurze Promos gibt und noch so kurz, wie es zu den Matches kommt und so weiter. Das habe ich alles noch nicht gesehen, weil ich jetzt, glaube ich, dann waren wir das letzte Mal vor 3 Jahren. Ja, genau. Ja, ich war ja jetzt letzte Mal vor 3 Jahren in Köln da und seitdem war ich ja nicht wieder hier. Du warst ja danach noch jetzt einmal oder zweimal? Ich war jetzt noch einmal mit Mutter, Schwester, Freundin da und das war jetzt halt der Umschwung da, wo sie es jetzt halt ein bisschen anders gemacht haben live. Und da darfst du sehr, sehr, sehr gespannt drauf sein, weil also ich fand es um einiges unterhaltsamer. Es geht auch wieder so eine Richtung ein bisschen weniger Wrestling, ein bisschen mehr Show, aber ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Wobei ich denke, fand vorher auch immer gut. Also gelangweilt oder enttäuscht war ich bisher bei noch keiner Show. Nee. Also ich denke, dir wird es auch wieder sehr, sehr gut gefallen und du wirst auch die Veränderung durchaus gut finden. Genau. Hm? Hast du dir ein T-Shirt gekauft, als ihr da wart? Nee, habe ich nicht. Das war ja der letzte Station von der ganzen Tour und da war eigentlich kaum noch was da. Nicht mal ein Tour-T-Shirt? Nee, ein Tour-T-Shirt nicht. Ich weiß nicht, ob es keins gab oder ob sie einfach schon leer waren, aber es gab wirklich nichts, was mich interessiert hat. Ja, das ist ja schade. Ja, dann hoffe ich mal, dass hier in München mehr Erfolg hat. Ja. Ja. So, dann sollen wir mal zum Ende kommen. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Wochenende sind wir dann wieder da mit der Besprechung von WWE Money in the Bank 2013 aus Philadelphia und natürlich der Betrachtung, der Nachbetrachtung der Gottesdienste. Genau. Vergleich Hannover-Riepe. Mit genauer Inhaltsangabe bezüglich der Inhalte der Predigten. Ja, das ist eh das Einzige, was wohl... Wir werden die exakte Bibelstelle angeben, um die es geht, und den Inhalt berichten. Also ich sag mal so, das Einzige, was halbwegs manchmal interessant ist im Gottesdienst, ist die Predigt. Alles andere können Sie sich von mir aus auch schenken. Also das ganze Gesinge finde ich relativ schrecklich. Bei der Predigt muss ich sagen... Auch mitsingen. Also bei der Predigt muss ich sagen, es gibt ein nennt sich das Pfarrer? Ja. Ja, es gibt einen Pfarrer... Also, wenn du in der katholischen Kirche warst, oder warst du in der evangelischen? Ich glaube, das ist evangelisch hier. Dann kannst du Pastor Ja, passt, genau, das Wort habe ich auch eher gesucht. Ein Pastor, der ist zwar nicht hier in der Kirche ansässig, der ist, glaube ich, hier aus dem nächsten kleinen Dörfchen, aber der macht hier halt auch manchmal. Den kenne ich, weil der ist auch Religionslehrer an unserer Schule. Also der grüßt mich dann auch immer, der kennt mich. Der kann sehr gut sprechen. Also wenn er Predigten macht, früher, als ich dann immer hin musste, halt vom Konfirmationsunterricht, dann habe ich dann halt immer geguckt, an welchen Wochenenden gerade mein Religionslehrer da ist, und dann bin ich halt immer dann, also mein ehemaliger Religionslehrer war es dann schon, dann bin ich halt immer dann hingegangen. Und der hat dann gedacht, Mensch, der Mirko, der kommt jeden Sonntag. Ich glaube, das hat er nicht aber unbedingt gut, gedacht. Ja, aber ja, nicht, dass du nur auszuwählen zu sein Veranstaltungen. Nee, da bin ich auf jeden Fall immer hingegangen, weil der kann sehr gut sprechen. Da fand ich die Predigten dann auch wirklich manchmal recht interessant. Ja. Also ich habe gehört, es gibt hier wohl ist es auch unterschiedlich. Jetzt, wie gesagt, sind so viele Gastpastoren da kann das auch mal sein, dass es ein bisschen langweilig ist, aber... Ja, es gibt hier jetzt irgendwie einen neuen Pastor aus einem anderen Land. Lukaskirche, in der anderen Kirche da festmacht, der macht das ganz gut. Mhm. Ja, es gibt hier jetzt, glaube ich, einen anderen Pastor aus einem anderen Land, der hier jetzt neu ist. Ja, ich weiß nicht, war da jetzt ja natürlich noch nie. Ich werde mir das einfach mal angucken, mal sehen, wer da ist und wer nicht. Vielleicht wird es ja lustig. Ja, also am Sonntag musst du da dann hin, ne? Mach ich. Ja. Ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ja, erstmal viel Spaß bei Money in the Bank natürlich, uns beiden. Ja. Und allen Zuhörern, die das jetzt vorher noch hören konnten. Ja. Musst du mal gleich schnell darstellen. Ne? Das werde ich natürlich direkt machen. Ja, dann würde ich mal sagen, ist das von meiner Seite jetzt schon mal alles und ich verabschiede mich. Schön mal wieder jetzt hier 2 Stunden über Wrestling zu diskutieren mit dir und über andere Themen. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder da sind. Und ich drücke die Daumen, dass Money in the Bank ein wunderbarer Pay-Per-View wird. Ja, danke Thomas, dass du auch wieder mitgemacht hast. Und dann bis nächste Woche und tschüss. Palim, palim.